Und zwar hat er diesen Leuten, mein Sohn weiß das, gesagt, dieser Bodyguard, ich war die aufgesucht, gesagt, wenn du das und das nicht, so und so, dann verbrenne ich zuerst dein Haus, dann verbrenne ich deine Frau, dann verbrenne ich dein Kind und zuletzt verbrenne ich dich. So, und dieser Mann, das ist ja dieser Mann, der meinen Sohn bedroht hat, dreimal mit ausgestreckter Waffe, einer richtigen, also ordentliche Pistole von Kaliber. Mein Sohn, glaube ich, sagte 9 mm, ich wollte nochmal fragen, also der hat das so ein bisschen sich ausgekannt mit, vom Sehen her. Und er hat ihm diese ausgestreckte Waffe ja entgegengehalten. Ich war abends beim Büro, beim neuen Büro. Das befand sich in der Karthäuser Straße in Kassel 7 bis 9, Haus Nummer 7 bis 9. So, ich bin ja Raucher, bin abends zum Rauchen vor das Gebäude gegangen, wo es dann dunkel war. Ne, so habe ich das immer getan. Und dann fing das an, dass der Herr Najmirovic mit seinem Dienstwagen von der MEG, das ist ein schwarzer Audi A8, erst normal vorbeigefahren ist und als er mich dann gesehen hatte, plötzlich auf 100, 120 mitten in der Innenstadt beschleunigt hat, also ein großer Parkplatz und Straße gewesen, auf den Bürgersteig geprescht ist mit der Geschwindigkeit, Vollbremsung gemacht hat, so Tür aufgerissen hat, erst, das war so die, ich sag mal, sanfte Bedrohung, bis hin zu, dass er dann nachher wirklich eine Waffe aus dem Fenster gehalten hat, auf mich gezielt hat. Ich habe das am Anfang ein bisschen nur als Drohgebärden abgetan, habe das dann zweimal mit angeschaut, beim dritten Mal hat es mir gereicht und habe den Notruf gewählt. Bei dem Notruf habe ich dann zu hören gekriegt, nachdem ich das beschrieben hatte, also ich wurde ausgelacht, sagen wir es mal ja so, ich wurde ausgelacht, mit dem Kommentar, das wäre doch der Ehrenbürger der Stadt Kassel, der Herr Najmirovic, wäre eine bekannte Persönlichkeit und der würde sowas garantiert nicht machen. Ja, das war so die einzige Reaktion, die ich seitens der Polizei bekam. Und da ich dann natürlich trotzdem Angst um mein Leben hatte, weil es eben nicht aufgehört hat, habe ich dann eben Bekannte gebeten, mich zu schützen, was ja auch mein Recht als deutscher Bürger ist. Und ja, die Polizei wollte da einfach nichts machen. Haben Sie noch eine Idee, was wir machen können? Wir wissen nichts mehr. Wir werden sonst sterben. Ich sehe mal nur jeden Tag, dass wir sterben. Kann nichts tun. Wir waren in Hannover, diese Verbrecher, diese Stiftung da oben. Das ist auch ein Verbrecher, das kann ich Ihnen sagen. Immer extra da hochgefahren, Haufen Geld da gelassen. Wie gesagt, auch letzte Woche, also vor 14 Tagen. Und wir bekommen wieder keine vernünftigen Ergebnisse, obwohl Bakterien festgestellt worden sind. Aber nichts in die Hand. Damit der Tierarzt sich rausholen kann, das heißt, der geht ja noch schlimmer als eben seine Frau. Das ist ja dieser Dr. Paul in Fritzlar, dieser Tierarzt. Und wie gesagt, der einen Haufen Geld gemacht hat das ganze Jahr. Immer diese Flexis-Behandlung, die aber den Hund nicht gesund macht. Ist ja logisch, das will er ja auch gar nicht. Und dann halt immer Laserkamm, Akupunktur, damit das Immunsystem nicht ganz kaputt geht. Ja, aber das kann ja gar nicht ankämpfen gegen solche schweren Bakterien. Die müssen ja beseitigt werden. So, und die Frau, die hatte halt immer Dollarkreise in Augen. Das sieht man der Frau schon, sagt mein Sohn, auch von Weitem an. Die ist im Rotary-Club, die hat drin. Sagt ihr genug aus, immer wieder beim Rotary-Club. Deckt sich immer mit ihren Sachen, die sie zusammengetragen haben. So, und die lügt das blaue Himmel runter. Der hatte da Hundpilz. Wenn ich das Pilz schon mal genommen hätte, dann ging es dem noch viel schlimmer. Wäre vielleicht schon tot. Da war er dann entsetzt, wo ich dann sagte damals, wer hat das Gerücht zurückbrachte. Und der hat keinen Pilz, hat das woanders nochmal testen lassen, beim kleineren Tierarzt. Und er hat es selber angesagt, hat er gar nicht. Und habe ich ihm das gebracht, verrechnen lassen mit der Laser-Akupunktur. Dann hat er gesagt, wer hat ihm das gegeben? Also seine Frau nämlich schon weg in die Wohnung, die wohnen ja da drin auch, im Teil des Hauses da. Und welcher ihre Frau? Guckte mich etwas entsetzt an und böse. Und für meine Frau schon wieder. Die ist diejenige da, die ganz wichtig schlimm ist. Ja, auch vor Tierquälerei nicht zurückschreckt. Die müsste längst. Ob die überhaupt Ärztin ist, glaube ich, sie steht ja auch gar nicht da drauf. Er ist der Dr. Paul und sie steht ja noch nicht mal drauf vorne, also auf dem Schild. Und vielleicht ist sie überhaupt gar keine Tierärztin, macht nur mal eine auf Tierarzt. Hat alles schon gegeben bei den Ossis. Ich sage ja extra, sie haben schon recht, das hat alles schon gegeben aus neuen Bundesländern, wir haben ja schon Drama. Ja, und die können das anscheinend alle, was wir nicht können. Und ja, die Skrupelloser sind die halt, ne, eiskalt und ja. Und wie gesagt, da bekomme ich wieder nichts mehr extra hingefallen, einen Haufen Versuchen gemacht, einen Haufen Geld erlassen und ja, und das wird wieder alles zurückgehalten. Dann hatte ich die angerufen, ich habe erfahren, dass der Hund diese Bakterien hat. Da hat sie mir wieder eine, so einen Mist erzählt am Telefon, dass ich dachte, er ließ eine Feiche reißt der Frau den Kopf runter. Also wir können mittlerweile Amokläufer verstehen, weil du hast gesagt, bevor es dir kaputt geht, habe eine Knarre und dann nehmen wir noch ein paar Leute mit. Der Junge ist 29 Jahre. Der hat schon lange nur ein T-Shirt, doch, ist auch kaputt. Ein Sakko total dreckig, was er trägt, noch nicht mal eine leichte dünne Winterjacke. Mehr hat er nicht, auch nicht dick genug. Und ein paar Schuhe, die da auf kaputt gehen. Wie gesagt, und alles hat mit uns genau, mein Mann fährt ein getunt, wenn das stimmt. Ich weiß, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Weil mein Mann, mein Sohn sagt, er ist mittlerweile lange mehr der Meinung, wie ich auch, er ist Täter. Weil er damals ist vielleicht in sein eigenes Elend gelaufen, den muss er ja nicht bedauern. Ja, weil er hat ja gedroht, mich umzubringen damals. Man muss sich das mal vorstellen, mitten in Deutschland sagt ein Mann zu mir, ich habe doch an ihn geglaubt, ich wollte ihm doch helfen. Weil ich dachte, er weiß nicht, was er sagt, weil er ja einen Hirn-OP hatte. Doch, der hat wahrscheinlich genau Hose gesagt. Du musst froh sein, wenn ich dir die Krankenkasse lasse. Und bei dem einen Telefonat hätte ich auf mein Angebot, auf unser Angebot eingehen können. Ich sage, welches denn? Ja, das mit den 50.000 Euro. Ich sage, wie bitte, im Verzicht der Not, Fall der Not auf alles, ist ja strafbar sogar. Das ist ja Erpressung. Ja? Und jetzt kann ich doch nicht hier aus. Das ungefähr nicht Pech gehabt und so weiter. Der fährt ein getunten SLK, neues Auto für 80.000 Euro. Und wir wissen irgendwann bald nicht, was er noch essen soll. Und ist Millionen, hat er gekriegt, Millionen, die ich erarbeitet habe gegen ihn. Und das lässt der Staat hier zu. Der schaut hier zu. Alles habe ich ja versucht. Ich habe mich als Oberstaatsanwalt gewandt. Der hat gesagt, wir haben ein Ermittlungsverfahren. Welcher Clown? Das muss ein Clown sein, der Mann. Da habe ich mir da verarscht vor. Er hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Damals habe ich ja im Frühjahr, habe ich ihn noch angerufen, habe gesagt, Frühjahr dieses Jahres, wir sind laufend bedroht, es kommt laufend dieses Schreiben, dass das Haus weg ist. Also das ist ausgeräumt. Und er kann das auf der Straße sitzen. Ich kann sie nicht, ich muss dann mal was machen. Vielleicht soll er das Letzte denn auch noch umsetzen, was er angedroht hat. Alles war ja schon weg. Also kein Unterhalt, nichts bezahlt mehr. Ich sage, soll er denn auch nun, damit mein Sohn nicht, der hat ja versucht, sich aufzurappeln mit Arbeiten. Konnte er ja gar nicht. Ne? Der konnte ja gar nicht aufrappeln. Sofort haben sie die Beine hier weggezogen. Und dann hat er gesagt, wir haben ein Ermittlungsverfahren eingesetzt. Das ist, da kann er, was soll denn das für ein merkwürdiges Ermittlungsverfahren sein, wo man zuschaut, ja, die können ja nicht ermittelt haben, das kann nicht stimmen. Zuschaut, wie den Leuten noch das Haus ausgeräumt ist, der Mund damals ganz trocken geworden. Ich konnte kaum reden vor Aufregung, wie ich mit Handschellen bedroht wurde und bedroht, keine Dienstausweise. Da ruft man an, dann ist diese Scheißpolizistin da, diese Verbrecherin da auch rein, die sagt dann immer die gleichen Leute. Ja, mein Sohn anrief, ja, ich habe auch nochmal angerufen, da wissen Sie ja, das wäre alles schon verordnungsgemäß und so weiter, da wäre der Kollege vor Ort, die sich gar nicht ausweisen. Ja, und all solche Sachen, also das kannst du, ich kann das immer gar nicht glauben, dass mitten in Deutschland, nicht irgendwo in Kongo oder sonst was, mitten in Deutschland, in einem Land, was sich demokratisch schimpft, eine Barbarin vorhin schreibt. Ich habe damals die Leute aus der Schnarrenberger angeschrieben, ob ich die anschrieb oder ein Schiedersack Kreis umfällt. Also die gehört auch da irgendwie zu, weil die hat mir überhaupt gar nicht geantwortet richtig. Dann kriege ich eine doofe Antwort, sie kann mir leider nicht helfen. Damals, wie geschrieben, ja, kann mir was zurückhalten, sie kann mir nicht helfen, also ist er für mich zuständig. Ja, da ist ja nicht jemand zuständig. Sie wünscht mir viel Kraft, immer dieser doofe Spruch, ich wünsche Ihnen viel Kraft. Wo soll man denn die Kraft noch hernehmen? Bieten, wir haben doch gar keine mehr irgendwann, wir haben keine mehr. Wir sind einfach nur kaputt, ich bin total verschleimt. War heute bei dem Dr. Nischwitz doch gewesen, ist ja auch so ein Verbrecher, wo mein Schwager mit rumacht. Mein Schwager kriegt zwar selber auch auf die Hucke, der ist ja auch krank. Die bedauere ich aber auch nicht, die teilen das noch nicht, weil sie krank sind. Die sind so doof, lassen sich von diesen Leuten, wo sie mit rumgemacht haben, verarschen. Meine Schwester sieht total krank aus, die Augen verquollen wie ich, rappeldürre. Ja, mein Schwager ganz zugequollene Augen, ganz dicke Lippen, also die haben alle die gleiche Krankheit. Ja, und der Sohn ist ausgezogen, alles fake, wie gesagt. Der fragt laufend nach dem Haus, also mein Neffe, ja, das ist Bianca, das ist die Familie Bianca. Die war ja schon mal ein schlimmer Verbrecher. Und das ist meine Nichte. Und die fragt nach dem Haus laufend. Also die haben andere Sorgen. Ja, mein Neffe muss meinem Schwager schon Geld leihen, weil da ist halt Leute gekommen, die nicht bezahlen. Da habe ich gesagt, Erich, merkst du denn da nicht? Das ist das Gleiche. Das sind die gleichen Leute, nur der peilt nicht. Die machen dich auch, der glaubt an die CDU, au, das glauben sie gar nicht. Ja, wir dran glauben, das kann alles gar nicht sein, weil natürlich sind das die gleichen Leute. Die wollen auch euer Haus. Euer Haus wird auch drauf. Wir haben ein Riesenhaus da stehen, also ist ja so ein Bauernhaus umgebaut. der kann die Leute nicht mehr bezahlen, der gesagt, die können dann, Otto ruft schon an in der Waschmaschine, was ich weiß, Auto, Mercedes-Benz war wohl da. Ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch weggehen. So, kein Geld. Da habe ich gesagt, überlegt ihr euch eigentlich mal, wenn die Bianca da, die schickt er dem Tim. Der Tim, der du schickst, mein Nester, die kommt ja gar nicht mehr. Der bringt den Jungen mal ab und zu mit. Der ist uns auch ferngehalten. Aber im Haus konnte die, diese Schlampe, im Haus konnte die wohnen. Ja? Und also eine total Assi-Familie, das konnte sie aber sich da reinsetzen und schickt dann den Sohn jetzt und der fragt dann halt nach dem Haus. Ohne Begründung. Ja, ob das Haus nicht abgehen wollten, ja, so nach dem Motto, könnte er eh bald nicht mehr halten. Und mein Schwager hat gesagt, nur bei seiner Leiche. Es wird wahrscheinlich ohne Leiche auch kommen, ne? Das gehe ich mal von aus. Und dann, ja, und der glaubt dann noch, er hätte dicke Freunde da, da ich sei so lieber, und wir waren heute beim Dr. Nischwitz, die nimmt aber noch in Schutz, ich sage, den kannst du vergessen, geh bei diesem Mann, der ist ein Verbrecher. Ja, er hat ja dick Pferde, liegen Pferdezeitungen aus draußen. Wie gesagt, da sind wir bei der Ex-Frau meines Mannes, ne, die mit diesem UPS-Lebensgefährten zusammen ist, die er nun eindeutig wie als sein tolles Schiegerholzern geoutet haben, wo ja auch CDU-Politiker drin waren, die dann aus Scheinmal schon ausgetreten sind. Ja, damals halt, damit das nicht so auffällt. Und die ist ja Preis, macht ja so eine Preisrichterin, die er bewertet ja diese Springturniere und so weiter. Und ja, da kennt man sich halt, ne? Man kennt sich. Und der stammt ja auch von Kassel, da wo die Ex ja, also mein Mann ja lange gewohnt hat mit der Ex. Und da finden sie Verbindungen, was sie alles für Verbindungen gefunden haben. Also wenn man von A nach B recherchiert selber, trauen ja, aber also die Kleinen haben nur Geld genommen, keine Infos gegeben, groß. Und dann sind wir gekommen bei die Familie Hoppe, keine Frage. Mensch, weil mein Mann die Schuhe von an hat, das ist auch gesehen, weil dieses Klientel-Schuhe hat, wo diese fürchterliche Schuhe, die nie anziehen würde, nur die Familie Hoppe. Und das Schuhgeschäft, wie gesagt, in Kassel-Halle zu Hause kriegt ihr Gold. In der Wildenstürze haben wir auch einen für den Allee. Das wusste ich damals gar nicht, bis zu spät war. Und dass wir uns gar nicht weit weg ein Geschäft hatten vom Wohnhaus. Und das ist die beste Freundin der Ex-Frau. Und dafür führend von der Ferienwohnung, wo ich gewohnt habe, wo ich aus dem Haus musste, drin nicht mehr existieren konnte. Ja, keine Wunder, dass ich da alles bezahlen durfte. Das ist ein System. Ja, bezahlen durfte, immer zur Vorkasse und dann wieder. Und dann muss ich dann sagen, ich habe aber erst bezahlt. Ja, ach, jetzt haben wir uns vertan gehabt und so weiter. Und die führen dann zu dieser Familie Schweinsteig, wo ich gewohnt habe. Sie ist eine Polin, sind wir wieder beim Osten. Sie ist eine Polin, fahren alle dicke Mercedes. Habe ich mir gefragt, warum eine neue Einrichtung von Finke? Da hat mein Sohn auch gesagt, irgendwas haben wir verkehrt gemacht, also mit dem Alter. Die fährt auch laufend nach Polen. Ja, ich kann mir vorstellen, warum. Und macht auch nett, machen die Leute ja alle, ne? Das können ja alle gut ins Gesicht nett sein, aber nicht im Grund kriegen sie Messer in den Rücken. Und dann erfahre ich, wo ich lange da raus bin, wo die mir eh komisch vorkam, die Alte. Da erfahre ich doch, was ich meinen Sohn, der recherchiert hat, Facebook, kann man ja auch vieles nachgucken, von dem zu dem zu dem. Man kennt sich, man kennt Hoppe, man kennt auch den Verkäufer, Autoverkäufer Herr Hede, wo unser weißer CLS, der ja auch weg ist, wo mein Mann mit meinem Mann verschwunden ist, den kennt man auch, die sind gut mit Hoppe bekannt. Alles klar, brauche ich nicht mehr überlegen, was da abgeht. Ja, also die Haupttäterin ist natürlich die Ex-Frau meines Mannes, das ist ja keine Frage. Wenn mein Sohn und ich tot sind, dann erbt er um ihre Kinder. Ja, und da will man hin. Ganz einfach. Wir sind hier tot, erben die. Aber hier wird ein klassischer Mord. Das sieht man, der Blödste kann sehen, zugelassen. Geht man irgendwo hin, heißt es mal Verfolgung, aber ist bekloppt, muss ich mir beim Schwager mir heute wieder anhören. Ich sage ehrlich, nein, Ute, du mit deinem Verfolgungswahn, ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Er lacht sich dagegen, mein Sohn auch. Und da hat es ja von Kamera gehört, mein Sohn damals, von dem Michael Kamera, von dem Nunitis, Qualitura. Diese Verbrecher da, wo mein Sohn da ja, wie gesagt, gearbeitet hatte. Und die hat zur MEG auch gehören, die können ja alle zusammen, ist ja ein Dach oben. Alles die gleiche Bande. Und alles die gleiche Scheiße wie AWD und im Endeffekt das kommen wir alle auf die Scientology immer wieder. Nur, dass das eine Tagorganisation ist und dass die halt ganz geschickt arbeiten. Und ich frage mich, wo ist hier der Verfassungsschutz? Ist der blind? Wenn ich da angerufen habe, habe gesagt, damals immer, ich rufe Frau gar nicht mehr an, ich sehe keinen dran. Der Lacher auch so halt. Er hat gesagt, ja, wir sind nur beobachten tätig. Ist ja schön, dass wir beobachten, aber wir sind ja bald tot. Und die haben die auf die Innere verwiesen, die Innere hat uns wieder in Verfassungsschutz verwiesen. Das ist ja Verarsche. Ja, da will ja gar keiner was machen. Ich weiß gar nicht, die hätten es auch längst zulassen können. Das ist so alles hier unterwandert wirtschaftsmäßig von denen schon. Das ist doch lachhaft. Ja, das ist Volksverarsche. So, und gibt es ganz viele, die daran glauben, ja, geht zur Polizei, die werden dir helfen, die uns helfen. Denn die haben ja das alles mitgemacht. Ja, wenn ja immer die Polizei wird ja immer gerufen. Ja, ich ginge zu den falschen Polizeirevieren. Ja, also wer daran glaubt, also dann gibt es sowas viele falsche Polizeirevieren, muss ich sagen. Aber merkwürdig. Und wir haben ständig diese Autos hinter uns. Uns begegnen ständig die Bundespolizei. Ja, aber Helden tun die uns wahrscheinlich auch weniger. Mein Sohn fühlt sich von denen gemobbt. Hat er wahrscheinlich sogar recht. Die begegnen uns immer, es macht doch keiner was für uns. Was das für ein merkwürdiges Schutzprogramm sei, wenn keiner was für uns tut. Und dann auch laufen die andere Polizei. So ungefähr, wir sind da, sagt mein Sohn. Ja, wir sehen euch immer. Schön. Ja, so ungefähr. Sondern war der endlich bald tot. Ja. Und dann war weg vom Fenster. Und das Schlimme ist, ja, da wird natürlich immer jemand was hinterher machen können, wenn wir tot sind. Weil da hat ja keiner gegen das Recht verstoßen. Wir sind halt ganz einfach nicht behandelt worden. Ich kämpfe ja seit einem Jahr. Mein Sohn sagt, wir sind ein Jahr krank. Stell dich mal vor, eine verschleppte Infektion. Ein Jahr, das ist eigentlich schon, ja, also das kannst du schon vergessen. Ja, ein Arzt hat dann mal gesagt, der kurzfristig, meistens sind die nur, wenn überhaupt, dann beim ersten Besuch oder auch sauber, danach nicht mehr. Das lag anscheinend Leute auch mit bedroht, gekauft, getan, gemacht. Das Ende im Gelände. Und er hat gesagt, du lieber bei den Hals geguckt, hat gesagt, von Nelson jemand, sie sind ja schwer verschleimt. Ich sage, ach schön, mein Sohn Arzt geweint. Gesagt, endlich sagt mal jemand, dass wir total verschleimt sind im Hals. Und ja, das ist ja nicht normal. Ja, aber da kommen auch keine Befunde, auch nicht. Das Gleiche, da musste ich auch mich rumzanken, wenn die noch pampig. Ich sage, ich will jetzt diese Befunde haben. Dann dürfen sie aus rechtlichen Gründen, das angeblich nicht ins Hotel faxen. Dann dürfen sie aus rechtlichen Gründen das Datenschutz, alles lachhaft, alles gelogen. Ja, das angeblich einen anderen Arzt zu faxen, hat der andere Arzt das bekommen, ist auch schon nicht mehr sauber. Hat gesagt, ja, ich schreibe euch das nochmal auf. Aber, also er hat auch gesagt, ich weiß ja nicht, ich trete ja auch auf der Stelle. Ja, wie gesagt, wir müssten ja eigentlich mal was haben, in der Hand haben. Was für Bakterien? Ich sage, wir können es halt nur sagen, wir kriegen nichts in die Hand. Der könnte nur sein, das sind Streptokokken, schlimmer geht's gar nicht. Streptokokken, Staphylokokken und Pastorell. Das schlimmste Nummer ist Pastorell. Die setzen sich nachher im Kopf fest oben, die gehen an die Stirn, da haben wir es ja schon, gehen die ja oben, Hörnerentzündung und dann sind sie weg vom Fenster. Ich habe geschwollene Beine heute Morgen gehabt. Ganz dicke Beine, krieg Wasser in den Beinen. Ja, krieg Krämpfe nachts, wenn ich aufspringe. Ja, also weil der Hund liegt nur noch. Der Kleine liegt nur noch. Er ist seit 7 Jahren alt. Keinem Schwein was getan. Verschleibt alles, ganze Fell wieder, Augen, alles. Ja, eine Tierarzt läuft sich die Hacken ab, so ein kleiner, einzelner Mann. Der hat gesagt, der hat den ganzen Tag gewartet auf den Rückruf von dem Herrn Professor Fehr. Ja, hat ist denn jetzt die Chronik bald fertig? Ja, glauben Sie, wir können das noch fertig machen, wie es uns geht? Wir sind froh, wenn wir doch überhaupt noch leben, morgen übermorgen, so krank sind wir mittlerweile. Wenn uns da niemand, wir wissen nicht mehr, wer uns rausholen kann. Also frag doch mal den Herrn Pohlmann, ob uns jemand rausholen kann. Wenn uns niemand rausholt, werden wir sterben. Auch der Hund. Man wird uns nie behandeln. Weil Dr. Lischwitz hat ja heute gesagt, mein Sohn war entsetzt. Ich sage, das ist doch der Typ, den ich erkannt habe. Das war doch er. Mein Sohn hat das ja auch erst gesagt. Der hat sich als Gerichtsvollzieher ausgegeben. Stellen Sie mal vor, Ärzte kommen und geben sich als Gerichtsvollzieher aus. Ja? Und ein Internist von Fürstenhagen hat sich die Haare ein bisschen dunkler gemacht. Also kann man sich ja Farbe reinstellen, kein Thema, das kann man wieder auswaschen, damit er nicht so alt aussieht. Also wie gesagt, mein Schwager damals, das ist er nicht. Das war schon mal ganz auffällig. Er war ja nicht bei uns an dem Tag da, an dem, wo er gekommen ist. Also kann er doch nicht sagen, das ist er nicht gewesen. Schon mal ganz auffällig. Natürlich war es gewesen. Das ist der, wo mein Wagen mitgekommen war. Mein Mann mit mir angeblich nicht reden wollte, hatte doppelte Schritte, wie gesagt, hat sich als Gerichtsvollzieher. Hat sich ja auch nicht ausgewiesen. Durch den Ausweis damals kopiert hatte, schnell, wo ich ihn hatte in der Hand. Und habe gesehen, Ausweis abgelaufen 2008 und das war ja auch kein Gerichtsvollzieher. Ja, habe ich sofort erkannt, bitte doch eine Schwester aus Fürstenhagen. Wer gibt sich als Gerichtsvollzieher auf? Der hat heute einen Schlag gekriegt, dass wir uns getraut haben. Ich sage, wir machen das jetzt mal so, wir gehen in die Höhle des Löwen. Mal gucken, wie doof der guckt, haben wir gemacht halt. Wir sind heute direkt dahin gefahren. Der hat auch fast einen Schlag gekriegt. Der braucht erstmal eine Weile, überhaupt erstmal ins Sprechzimmer zu kommen. Ja, den Assistentin hat eine Sprache verschlagen, dass wir uns da hingetraut haben. Und dann habe ich gedacht, so, lass mal untersuchen. Ja, und dann hat er natürlich gleich zu Anfang, es war also sehr interessant, das aufzeichnen müssen. Sehr interessant. Mein Sohn zeichnet ja mal auf, das haben wir schon, der zeichnet auf, aber wir hätten es eigentlich noch mal so filmen müssen. Und dann hat er gesagt, Verschleimung, stell dich mal vor. Ja, Symptome. Ich, mein Sohn sagt, wir verschleimen total nach dem Essen. Ja, aber ist doch normal, dass der Körper Schleim bildet beim Essen. Ich, wie bitte? Mein Sohn auch. Das haben wir noch nie gehabt. Das ist ja ganz neu. Und ja, das wäre normal. Also schon dreist, frech, was da abläuft. Sind echt, die sind an ihrer Sache ganz sicher in Deutschland. Und dann haben wir die anderen Symptome, Zunge hat er wieder, keiner schaut sich die Zunge an, weil das sieht man ja ganz deutlich hier drin, wollte er gar nicht. Dann hat er mich untersucht und meinte, ich wäre aber nicht krank, er kann das nicht sagen, was ich habe, mein Sohn, meine Mutter hat 25 Kilo abgenommen. Meine Mutter ist nicht krank, es sieht aus wie ein Gespenst. Er sieht sehr total unterernährt aus. Hat er gesagt, ja, dann hat er Ultraschall gemacht, das hat er eigentlich auch nichts gefunden, warum er das gemacht hat, damit er was abrechnen kann, klar. Und hat dann gesagt, ich müsste ins Krankenhaus, das ist der Moment mal. Also wenn ich jetzt nicht krank bin, dann brauche ich ja nicht ins Krankenhaus. Und es sind immer die gleichen Kliniken, müssen Sie mal aufnehmen, die genannt werden. Also Klinikum Kassel haben wir so deutsche Erfahrung gemacht. Dann war ich ja im Krankenhaus Sitzenhaus und konnte es auch vergessen, auch da ist nichts gemacht worden. Ja, da wollte man mich da behalten, hätte ich wahrscheinlich welche in der Klapsenabteilung gelandet. Ich bin also nicht da geblieben. Also ich bleibe irgendwo allein, ich weiß auch schon warum, mein Sohn auch nicht. Und wie gesagt, ist auch nichts weiter untersucht worden. Das können die angeblich nur, das können die ambulant machen. Jeder kann das. Nee, das wollen die nicht. Die wollen mich also da behalten. Das heißt, ich bin dann sofort verschwunden, kriege die falsche Spritze oder bin halt in der Psychiatrie gelandet, wo man so mich nicht mehr findet. Wie bei meiner Mutter. Und dann ist Krankenhausmeldung wird immer vorgeschlagen. Also muss auch etwas nicht stimmen. Ist Krankenhausmeldung, immer die gleichen Leute verschlagen das vor. Und das Krankenhaus hier in Eschwege. Da sollte meine Mutter ja 2007, wo ich sie noch gerettet hatte, ja schon in der Psychiatrie verschwinden. Ja, wie gesagt, da bringt dieser Jochen Bolapski ab und zu seine drogensüchtige Ehefrau unter. Die sieht also völlig runtergekommen aus, aber so das macht nicht. Heute wird ja sowas alles zugelassen und unterstützt. Und wie gesagt, wenn es wahrscheinlich nicht funktioniert, ich kenne diesen Heini, weil er mit 18 Jahren von mir einen Korb bekommen hat, hat er nie verkraftet, mich heiraten wollte, ich wollte aber ihn nicht. Und dann hat er mich nachher als Lehrer sexuell erpressen wollen, wo mein Sohn da drin war. Das ist nicht gelaufen, habe ich dann an mich beschwert, das ist aber auch nichts gemacht worden. Man kennt sich halt, der Schulleiter und alles, also so viel zu Korruption. Da habe ich damals dann einen Petitionsausschuss geschrieben, habe den Fall geschildert, habe dreimal Recht bekommen. Dreimal einstimmig beschlossen worden, muss Auszug gegeben werden, was nun diese Behörde gegen diesen Lehrer gemacht hat. Ha, ich habe sie nie bekommen. Ja, ich habe es nachher aufgegeben. Es war sinnlos, x Jahre schon her. So, dieser Mann hat halt auch überall seine Beziehungen, seine Kriminellen. Und wie gesagt, wenn die Frau nicht funktioniert, dann kommt sie, sind auch völlig kaputt runterkommen, dann kommt sie halt in die Psychiatrie nach Eschwege. Hat er mir selber gesagt, dann muss es ab und zu dahin bringen, ich weiß, es nicht funktioniert. Wer hat er gesagt, weil er dann angeblich mit Depressionen hat? So nennt man das heute. Die Leute haben keine Depressionen, wenn die nicht hinhauen. Wenn die nicht machen, was diese Männer dann sagen, ja, und funktioniert, kommt man in die Psychiatrie, ganz einfach. So, und da kommen sie auch nicht weiter mit. Ich bin ja angeblich der Rechtsradikal, ich reg mich schon nicht mehr auf. Also was da heute gelaufen ist, dass mein Sohn sagt, wirklich bitte nicht auf, du brauchst dich auch gar nicht verantworten. Ich habe den angeschrien draußen. Ich habe den so angeschrien, das war ein Iraner, mein Sohn war sogar ein Iraker. In der Nase kennt man das. Also wissen Sie, richtig so mit Käppi, also mit so einer Mütze, kennen die Leute hier angezogen sind. Wie gesagt, der andere daneben mit so einem Schlapphut, so was anderes, so eine Schildkappe. Das Klientel, dachte ich Ihnen, ja, das ist Hartmut Mehr Gesellschaft. Steffen Kling, angeblich Fachanwalt für Korruptionsrecht. Ja, finden Sie im Internet Steffen Kling, wie Steffen Kling, Mannheim. Was hat er gemacht? Der wollte uns helfen. Damals habe ich ja Geld bezahlt. Wir haben über diesen Herrn Mehr ja bekommen. Und er hat ja damals schon nichts gemacht, außer Geld genommen. Überhaupt nichts hat er gemacht. Und jetzt wollte er nochmal helfen, sich positiv für meinen Onkel auch da einschalten. Also wir haben da eben Schock gekriegt. Er hat überhaupt nichts gemacht. Mein Onkel hätte angeblich Geld überwiesen, was nicht stimmt. Mein Sohn hat einen Schock gekriegt, dass wir Monate überleben. Er wollte uns angeblich da nicht haben und alle solche Spirenzchen. Und er schreibt mich mit Du an, per SMS eben hier. Ich habe also einen Schock gekriegt, denke, in dem bin ich ja gar nicht mehr Du. Und immer wenn irgendwas er aufklären soll, das hat er schon mal gemacht, legt er das Mandat nieder. Immer wenn er irgendwo was tun soll, dann legt er das Mandat. Das kennen wir ja schon von den anderen Anwälten. Das habe ich ja alles durch. Immer die Mandatsniederlegung. Können Sie davon ausgehen, dass der ein Zusammenspiel mit dem Hartmut Mehr gemacht hat? Die gehören zusammen. Der hat mich dahin geschleppt, der hat Geld genommen, der wollte ja nochmal Geld haben. Da habe ich gesagt, nee, also tut mir leid. Ich habe schon bezahlt und habe dafür keine Leistung bekommen. Nochmal bezahle ich nicht. Erstmal was tun. Und ja, und dann, wie gesagt, halt, man hat nie irgendeine Hilfe gesehen. Er zieht übrigens um nach Kleve, holländische Grenze, K-L-E-V-E. Ich kenne die Region ja da unten, da zieht er hin um. Hat er mir geschrieben gehabt und der hat auch geschleppt, getan, gemacht und nichts anderes. Also ich bin langsam schwerstens mein Sohn anwaltsallergisch, aber richtig anwaltsallergisch. Ja, weil nicht ein einziger von diesen Juppen, sag ich mal, irgendwas getan, hätte nur Geld genommen und nichts getan dafür, aber gar nichts. Und wie gesagt, keiner sorgt dafür, dass mein Mann gesucht wird. Ja, weder die Behörden noch der Anwälte, die wollen immer, ich höre immer nur das Wort Scheidung, wogegen ich mittlerweile schwer allergisch bin. Selbst die Kripo will ja die Scheidung in Eschwege. Ja, die wollen, ich höre immer noch Scheidung. Ich frage mich, seit wann sich Leute von der Kripo oder vom Weißen Ring dafür interessieren, der auch Polizist ist, dass jemand geschieden wird. Habe ich ja nie gehört. Also ich höre immer nur von meinem Schwager, lassen Sie sich doch scheiden, da bin ich auch schon allergisch gegen. Also ein Zusammenspiel, niemand sucht den, im schlimmsten Fall ist die Info korrekt, dass mein Mann tot ist. Ja, und die ich da bekommen hatte, weil irgendwo kommt das ja her, diese Information und diese Meinung. Und dann möchte man ganz einfach scheiden, ja, und wie gesagt, dann der erscheint dann nicht, ja, weil er tot ist. Ja, und sie haben den irgendwo hingeschleppt oder sonst was. Oder man kann ihn gar nicht da vorstellen, weil er so unter Drogen steht, so gespritzt, dass man das gar nicht machen könnte bei Gericht, weil es auffallen würde. Jedenfalls ist hier was oberfaul. Ich höre nur als Scheidung. Anwalt habe ich ja eh keinen mehr, aber es ist in dem Fall ganz gut, denn wenn ich jetzt einen Anwalt hätte, der dahin traf und sagt, die Frau Polkalusch will die Scheidung, weil sie gar nicht will, bin ich ja auch im Eimer. Also hier ist ein nettes Zusammenspiel, jedenfalls können Sie den auf die Liste setzen, wir waren eben völlig geschockt. Also der wollte was, uns tut nichts getan, das ist der gewesen, der uns auch abgehalten hat, zu unseren französischen Freunden damals weiterzufahren, wo ich meinem Sohn noch sagte, wir sollten weiterfahren. Dass der anruft und sagt, wir kriegen da keine Unterkunft, das sind ja nur echt Freunde, die hätten schon was gemacht, fahren sie nicht dahin und sie kriegen da nichts, ich kenne mich da aus. Der hat wahrscheinlich mit den Leuten auch nie gesprochen, davon können Sie ausgehen. Er wollte die anrufen, der hat wahrscheinlich mit meinem Onkel auch nicht gesprochen, wird auch rauskommen heute, wenn wir das abprüfen. Alles Lug und Betrug und das sind alles Verbrecher. Also Anwälte und Ärzte, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile schwerstens allergisch dagegen. Ja, also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und wir müssten wirklich längst hier Land gewinnen, wissen aber nicht wie. Wissen, vielleicht können Sie sich noch irgendwas überlegen. Also hat uns da jemand zugeführt, da bin ich immer noch mit im Kontakt, der ist sehr nett. Der eine Mann, da setze ich noch so ein bisschen drauf, weil manche Leute nur eine Sprache verstehen, da nicht weiter drüber reden, manchmal geht es nicht anders. Und jedenfalls die Anwälte, damit kommt, Entschuldigung, kein Schwein weiter, die machen nur Geld, das ist ein Zusammenspiel, da hilft man sich und zieht den Leuten das Geld aus der Tasche und macht ruiniert ganze Familien. Ja, und der Ärzte kam dann noch wieder Dr. Nischwitz, wie ich ihm sagte, das war der, das können wir unter Eid überall aussagen, das ist ein Arzt, wie gesagt, der meine Mama doch 2007 mit Glatze bringen wollte und da ist mein Mann koscherweise bei gewesen, der ist bestimmt nicht freiwillig dabei. Der Nachteil ist aber, dass mein Mann, meinen den Doktor, ja gleich, Tobias, den Dr. Nischwitz, was hat er ausgespuckt? Hat er auch was ausgespuckt? Dann kommt das Schleichen. Ach so, ja gut. Mein Hund hat gerade hier was ausgerustet nach dem Trinken. Und dann jedenfalls kommt, wie gesagt, der kennt den ja nicht. Der Nachteil ist, mein Mann kennt den Dr. Nischwitz nicht persönlich, hat ihn nie kennengelernt. Deswegen kann man ihn damit schön veralbern. Kann ihm erzählen, es ist der Arzt sonst was oder was ich wie. Und er fällt auch voll drauf rein. Ja, und da hat er immer gesagt, ich muss alleine leben, wenn ich ihn da sah. Ich sag, was redest du denn da? Ja, ich muss alleine leben. Sonst kriege ich das nächste Mal einen schlimmeren Schlag, aber ich sag, lieber, ich habe dir das Leben gerettet. Was redest du denn da? Der wird völlig doof geredet und gespritzt. Entweder kriegt er Psychopharmaka oder er kriegt Drogen. Ich vermute sogar eher Drogen. Ja, und wie gesagt, ja, medikamentös haben wir auch völlig durcheinander gebracht. Der eine sagt wieder so, der andere nehmen sie doch das. Das ist ja System, damit man nicht weiß, was nimmt man denn jetzt ein. Der Hund, wie gesagt, mein Sohn hat das gerade gesehen, hat das ausgehustet, verschleimt alles, mein Sohn genauso. Der hat ja Blut bereits schon gehustet, mein Sohn, also Blut gespuckt. So, und das passt alles ineinander und wir werden nicht behandelt, man wartet ganz einfach ab. Und solange braucht nur der Herr Staatsanwalt, der Oberverbrecher ist in Kassel, weil der keinen Herrn Gülker festnehmen will. Das ist einer, der dazugehört, der sich die Tasche voll macht, der Oberkorrupte. Ja, und der braucht ja nur so lange das Verfahren rauszuschleppen, bis wir tot sind. Dann hat sich das Ganze ja erledigt. Ja, der Weiße sind eh schwer krank, da wird sowieso vorgebeugt, dass sie nicht gesund werden. Wenn sie wirklich das Richtige mal haben, dann bringen wir sie wieder durcheinander, dass sie das ja nicht einnehmen. Und dann wird das schon sich von selbst erledigen. Also man beseitigt uns hier, das muss ich immer wieder sagen. Und deswegen haben wir eigentlich sowas von der Angst und müssten eigentlich längst irgendwo im Ausland untergetaucht sein, den Namen nicht mehr haben. Weil, wie Sie schon sagten, ich habe hier in ein solches Wespennest gestochen, wie sagte der andere jetzt mal zu mir. Du hast jemanden da von ganz da oben mächtig auf den Schwanz getreten. Ja, und da stehst du drauf. Ich sag, ich weiß gar nicht wen, aber der wusste auch, wovon er redet. Mächtig da getreten und da kriegst du keine Ruhe. Und das ist auch so. Und ich werde einen Teufel tun, zurücktreten von diesem Staatsanwalt, was dieser Steinbach geraten hat. Ja, der hat vielleicht einen Grund dafür. Aber das bringt in meinen Augen auch nichts, dass ich jetzt den Staatsanwalt anrufe, meinen Sohn sagen, Herr Töppel, wir treten jetzt zurück, das ist es gewesen, vielen Dank. Dann müsste ich gleichzeitig auch sagen, ich möchte meinen Mann aber wieder haben. Wo ist denn der? Lebt der überhaupt noch? Der wird einen Scheißdreck tun für uns. Ja, weil der sagt, doch, das brauche ich doch alles gar nicht mehr machen. Die machen wir doch eh kaputt. Ob die abspringen, schwer bei Kreisung fällt, sind eh bald tot. Verschwunden oder tot. Ja, entweder haben wir den nächsten Unfall oder sind an der Krankheit verstorben. Also hier, wo wir sind, muss ich immer sagen, ist positiv. Ja, das kann ich also nur sagen, sagt mein Sohn auch. Aber das bringt ja nichts, wenn wir nicht wissen, wie wir behandelt werden sollen, was wir tun sollen. Ja, ob das richtig ist, der eine sagt, der Tierarzt, geben Sie das Medikament, dann ist er wieder umgefallen. Nee, nehmen Sie lieber doch, das ist doch besser. Da wird jetzt vom Herpes wieder gesprochen, da kriegen Sie einen Anfall. Mein Sohn sollte, was hat der Tierarzt gesagt, das Herpes? Ich sage, also die Herpes wieder aber noch gar nicht ausbauen. Und ja, dann machen Sie doch Honig auf die Lippen. Ich sage, davon geht der ganze Körper, weil Sie gesund, ich habe es ja überall, Blase, alles, finde ich sehr komisch. Also das System. Ja, und mein Hund wurde gepackt und dermaßen hat er geschrien, und das ist ein ganz lieber. Diese Assistentin packte den, so schnell konnte ich gar nicht reagieren und tat ihm sowas von weh. Ja, wo diese Drüse ausgerüstet war, muss man nur mal fragen brauchen. Ich hätte festgehalten, der Hund gar nichts gemacht, aber dazu kam ich gar nicht mehr. Also es geht hier ein Streifen ab, der ist, mein Sohn sagt das, er kennt das ja, die arbeiten mit Bedrohung. Jemand, der dann nicht käuflich ist, wird bedroht. Ja, und dann funktioniert das. Und wie sagte mein Anwalt, er müsste sich um seine Kinder, Töchter kümmern. Ich habe noch nie was von Töchtern bei dem gehört. Das wusste er, dass er überhaupt Töchter hatte. Also er ist aus dem Boot raus und sie hat ja eh nichts gemacht. Er hat sich für uns eingesetzt, meine französischen Freunde würden sich bedeckt halten, wenn er überhaupt jemals mit denen gesprochen hat, was ich anzweifle. Weil ich vermute, dass der von Anfang an zur Gegenseite gehört. Und den haben wir ja mit dem Herrn Hartmut mehr kennengelernt. Und der wollte seine Spiele wieder heute machen, hat meinen Sohn versucht zu erreichen. Das läuft ja gegeneinander aufspielen. Wir sollten ja immer getrennt werden. Der eine Unfall, der andere ist was klappte. Und das ist ja der Herr Mehr, der da meint, ich müsste Psychopharmaka nehmen und solche Sachen. Und wer hat von Psychopharmaka gesprochen? Der Herr Mehr, der Herr Hartmut Mehr aus Karlsruhe, dieser sogenannte Detektiv, den wir mit dem Herrn Frank Heide zugekommen haben. Was hat der genau gesagt? Er hat gesagt zu meinem Sohn, ich war ja da was mitgekriegt, ich sollte dringend, das war schon im Sommer letzten Jahres, er würde dafür sorgen, dass ich dringend Psychopharmaka nehme. Er wollte mich langsam daran führen, dass ich Psychopharmaka nehme. Da habe ich ihm ja was erzählt. Ich sage, ich glaube wohl, es geht los. Ich nehme mich im ganzen Leben nicht. Und der ist ja dran gewesen, uns immer zu trennen. Mein Sohn sollte ja alleine zum Glück fliegen. Und das war ein Detektiv, der das gesagt hat. Bitte? Zuhören. Naja, das war der Detektiv, der Hartmut Mehr. Der hat davon gesprochen, dass er sie an Psychopharmaka gewöhnen will? Ja, genau. Dass ich langsam an Psychopharmaka, die brauchte ich, rangeführt werden sollte, wo es um unsere Krankheit ging. Ja, das hat er gesagt. Was für eine Krankheit denn? Ja, diese Verschleimung, die wir haben, wissen Sie, diese bakterielle, was das auch immer ist, Infektion. Die will er mit Psychopharmaka angeblich, dann müsste ich da einnehmen, mein Sohn auch. Also erstmal ich. Ja, und bei mir hat er ja immer gesagt, mein Sohn soll aus dem Fenster springen. Ja, wenn Stress war und ich sagte, Gott, hat ja Blut in den Augen damals gehabt. Und dann lass doch springen. Ich sage, besser eher als du. Also der macht ein Spiel, das ist richtig ausgeklügelt. Ja, dann hat er mich gegen meinen Sohn aufhetzen wollen, mein Sohn wieder gegen mich. Und heute ruft er an, dann war ich aber am Handy meines Sohnes. Da hat er ganz dumm geguckt, weil ich gestern die Kontakte geschrieben habe per SMS, dass er auf eine Anfall, oh, das ist ja ehrlich, nicht richten uns und so weiter. Und dann hat er ganz blöd gemerkt, wo ich dann sagte, hallo, ich verbitte mir, dass er da aufgelegt. Das ist ein Zusammenspiel. Dieser Hartmut Mehr macht mit dem Steffen Kling rum. Das ist alles die gleiche Bande. Und warum hat man sie da per SMS geduzt? Ja, das frage ich mich halt auch. Ich habe dir überhaupt nicht erlaubt, dass ich geduzt werde. Hallo Frau Ute, also wurde dann also, hallo Ute. Und da wurde mit sie weitergeredet. Das fand ich also ganz komisch. Ja, diese SMS fanden wir also sehr seltsam. Also kein Duzen, sondern bloß die Anrede falsch. Ja, die Anrede völlig falsch. Also normalerweise würde man ja sagen, Frau Polkalusch. Es war dann also, hallo Ute, ich habe mich für Sie also bestens eingesetzt, Ihrem Onkel. Also die ganze Schreibweise fand ich sehr unpassend zu diesem Mann. Also der machte ja schon einen auf Stil. Und der hat Geld bekommen? Der hat Geld bekommen, 1000 Euro damals von mir, ja. Was hat er getan? Ja, der wollte gleich 5.000 Euro erst haben. Der Herr Mehr hat mich dahingeschleppt, einen Termin gemacht, mein Sohn war nicht dabei, und in Mannheim, und dann hat er 5.000 Euro haben wollen. Ich sage, nee, sowas mache ich nicht mehr, das bezahle ich nicht mehr. Also ja, dann 1.000 Euro haben sie mir dann aus dem Rippen geleiert, und dann hat der Herr Mehr sich auch noch gleich, dann darf ich auch was kriegen, ich habe dich ja auch gefahren, jetzt kam ich mir vor wie ein Schwein, den ich gut. So, und das wäre weitergelaufen, wenn ich dieses Spiel mitgemacht hätte. Was wollte er für die 1.000 Euro denn tun? Ja, mich vertreten. Hat aber dann erstmal gesagt, der hat nicht einen Brief geschrieben, hat gar nichts gemacht. Nichts. Und er hat dann mich noch an diese Frau Rohrhoff, die hängt auch mit drin, Rohoff, eine Anwältin, die ist auch, jetzt muss ich gerade überlegen, Mannheim oder Karlsruhe, ich muss nochmal nachgucken. Jedenfalls, das ist dann von dem Herrn Mannheim, ja genau, auch Mannheim, von dem Herrn Kling gekommen, die macht Familienrecht, weil er macht ja nur Strafrecht, also gleich zwei hätte ich bezahlen sollte. Ich sage, wieso, das gehört doch alles zusammen. Nee, das muss man trennen. Und dann hat diese Frau auch gleich Geld nehmen wollen, der Mehrwagen dabei, sage ich nicht, ich habe nichts mehr, so tut mir leid, schon mal, ich kann mir das nicht erlauben. Und ich bezahle nichts mehr vorher. Sie wollte dann übrigens mich zusammen mit dem Herrn Mehr, jetzt passen Sie auf, dazu zwingen, dass mich quasi erpressen wollen. Ich habe dann so eine Honorarvereinbarung, dann hatte ich da unterschrieben, jetzt gucke ich, Moment, habe ich drauf gelesen, ich lese die Anwohner seit langer Zeit alle Sachen, da habe ich alles durchgestrichen. Und dann guckte sich das Ding an, sagte, das geht aber gar nicht, der Mehr saß ja dabei. Ich sage, warum geht das nicht? Ja, das dürfen Sie nicht streichen. Ich sage, wenn ich das so blöde wäre und würde ich Ihnen unterschreiben, dann würde ich jetzt mit Ihnen eine spezielle Honorarvereinbarung getroffen haben, außerhalb der Rechtsanwaltsvergütung. Ja? Jetzt möchte ich wissen, wer ist denn in dieser Sache schon bedroht worden, damit er bestechlich wird? Bedroht worden gehe ich mal von aus. Also der Herr Kling sah ein bisschen aus wie bedroht, das ist auch möglich. Und er rannte vor mir weg. Ja, als ich ihn da mal sah und ansprechen wollte, also in der Däure in der Mehrwehr. Ich habe alles gesagt, Herr Kling, ja, er muss weiter und er kann nicht. Und mein Sohn sagt, es kann auch sein, dass der wollte und dann nachher halt bedroht war, nichts getan hat. Und aber der wollte ja nochmal Geld nehmen, das fand ich halt komisch. Nochmal 2,5 sollte ich bezahlen, sage ich, nee, bezahle ich nicht. Diese Frau Rohoff, die Familienrechtlerin, die sagte ja dann auf einmal zu mir, wo ich das alles durchgestrichen hatte, ja, das geht nicht. Ich sage, ich betreffe mit Ihnen keine besondere Honorarvereinbarung, das kann ich mir nicht leisten. Und dann macht sie das auch. Ich sage, müssen Sie es nicht machen. Da bin ich dazu gezwungen worden, das Neue zu unterschreiben mit dem Herrn Mehr. Das wäre halt so und das geht schon und das macht sie dann schon. Und so, dann hat sie aber nicht gearbeitet. Und dann war ich nochmal bei ihr. Ja, mein Sohn war ja dann mit gewesen. Und dann hat sie erst gar nicht blicken lassen in diesem berühmten Zimmer. Sie hat ja mehrere Zimmer da, große Kanzlei. Und dann kam sie an, war also unmöglich frech. Und sie hat gesagt, ja, solange ich kein Geld, da würde sie über Golf spielen, würde das die Akte nicht durchgucken. Und wenn sie dafür kein Geld kriegt, ich sage, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf PKH und dass das so nicht mehr geht und dass kein Geld reinkommt. Können Sie Personen benennen, die bedroht worden sind? Eine Liste. Ja, könnte ich schon. Ich denke, dass sie, weil mein Sohn sagt, damit bedroht. Also könnte sich vorstellen. Also es gibt keinen, wo Sie es wissen. Das gibt ja keiner zu. Das ist ja, die Leute haben ja Angst. Die Leute haben, die sagen das nicht. Ne? Also dass da, der wird ja das macht ja keiner, dass da jemand sagt, oh, ich bin bedroht worden. Die kriegen schon die entsprechenden Takte gesagt. Mein Sohn kennt das, wie das dort gearbeitet wird. Ja, und die sagen da nicht. Also ich gehe mal von aus, dass dieser Tierarzt, der dann hier war, der eigentlich immer einen guten Eindruck machte, ja, und dann der Hund so gepackt wurde mit dieser merkwürdigen Assistentin, die ich vorher nie gesehen hatte bei ihm. Ja, und der so schrie, dass da auch irgendwas abgelaufen ist. Weil der war eigentlich immer anders. Ja, und dann auf einmal sagt, ich krieg 40 Euro. Ich denke, 40 Euro für Analdrüse ausdrücken, fand ich jetzt also echt viel. Aber was soll man machen? Wir müssen ja mit jedem Cent rechnen. Wir haben es dann bezahlt. Denke, ja gut, was sein muss, muss sein. Aber sehr seltsam. Und sprach dann auf einmal, es wäre Herpes. Ich sage, Herpes hat man noch völlig eine andere Meinung gehabt. Also da hat sich völlig das geändert, was er einnehmen sollte und also was ich tun sollte. Die Meinung war komplett verändert auf einmal. Für den Hund halt auch. Und hat mein Sohn gesagt, wo er raus war, geht davon aus bedroht. Gibt es denn jetzt irgendeinen Nachweis mit Scientology oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Doch, einen habe ich. Also einen habe ich, das muss ich im Laptop rausziehen. Hat ja mein Sohn alles rübergezogen. Es gibt ja die Frau Langmann-Keller. Sie sitzt ja in nach Nordrhein-Westfalen. Das ist ja eigentlich eine sehr liebe Frau. Die habe ich in 2010, ja, da war ich ja noch alleine, also 2011 am Anfang ja auch. War mein Sohn noch nicht zurück, hatte ich mir rausgesucht. Als Sinus legte ja auf in Hessen, als ich dann MEG und fing an zu erzählen und zu fragen und wollte mir Hilfe bitten, Sinus ist ja auch so Antisekten, da legte die Frau einfach auf. Und ich habe sie nie mehr erreicht. Ja, auch die KDM hätten das angeblich versucht, aufs Band gesprochen, die hat nie mehr zurückgerufen. Dann habe ich weiter gewühlt. Ja, jetzt zählen Sie mal die Beweise auf, die für Scientology sprechen würden. Ja, also, und zwar... Erstens, eine schriftliche E-Mail-Nachricht von der Frau Langmann-Keller in Nordrhein-Westfalen. Diese Sektenbeauftragte, die hat mir damals geschrieben, dass der Herr Göker zu einer Tarnorganisation der Scientology zählt. So, also das habe ich schriftlich. Und, können Sie es weiterleiten? Kann ich weiterleiten, natürlich. Ja. An meine Adresse. Ja, mache ich. Zweitens? Dann wurde mir das ja schriftlich leider nicht gegeben, aber die KDM in Frankfurt, diese Detektei, also Kaufmann, Dora Marker, Groß, der Herr Tietze und der Herr Seidel, die haben mich ja im Gespräch aufgeklärt, dass es die in 2010 schon, dass es die Scientology ist, ja, dass mein Mann Scientologe, dass der Herr Fickener auch Scientologe und der Herr Böker auch Scientologe. So. Kannten die sich vielleicht untereinander, die beiden Stellen? Ja, ich gehe davon aus, dass mein Mann den... Nein, die Frau, von der Sie das E-Mail bekommen haben? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Es ist ja Nordrhein-Westfalen. Und die KDM sitzt ja eigentlich in Frankfurt. Also zwei verschiedene Stellen haben das Gleiche bestätigt. Richtig, genau. Dann gibt es den Herrn, der hat aber Angst. Ob der es nochmal bestätigt weiß, der hat fürchterliche Angst, hat drei Unfälle danach gehabt. Arm gebrochen, alles mögliche, Auto kaputt. Das ist der Herr, Herbert Groß. Wie groß? Und zwar nach Iringshausen, Kassel-Iringshausen. Der ist ja der Erste gewesen im Mai, das ist ein guter Bekannter von mir, und der kennt sich aus. Der vor der KDM sogar sagte, Ute, weißt du denn nicht, was das ist? Ich sage, nee, was ist denn das? Ja, das ist die Scientology. Ach du lieber Gott, dann kann ich einen Strick nehmen. Also sagt Ute, da war ich noch so ziemlich sicher, ich sage, na gut, das halte ich durch und so halt. Also du weißt nicht, er liebt dich doch, sagt er bei meinem Mann. Der, was macht er denn da? Der muss doch wissen, was die mit dir jetzt machen. Ich sage, was machen die mit mir? Der fing ja fast an zu weinen. Also es hat er laut geschrien, du hast keine Ahnung, was die jetzt mit dir machen. Doch, ich weiß ja, was mit mir gemacht worden ist und was ich durchhabe. Das weiß ich ja lange. Und der hat gesagt, es ist Böker, Scientology, Unitis, Scientology. Ja, wie gesagt, Fickenscher, Scientology. Mein Mann, er hat immer gesagt, er hat sie alle reingeholt. Ich kriegte nicht raus später, weil er Angst hatte, wen er mit er meinte. Aber ich vermute, dass er meinen Mann sogar meinte, dass mein Mann sie alle in Kassel reingeholt hatte. Er sprach vom Wirtschaftskolleg, er sprach von dem Herrn Westhelle, der ja als Insolvenzverwalter, wie passend, für die Sache MEG eingesetzt wurde. Ja, man kennt sich, man macht dann die anderen kaputt, nicht die, die man kaputt machen sollte. Ja, und der Herr Westhelle ist Wirtschaftskolleg, das weiß ich, den findet man auch in einer Liste, was aber mittlerweile raus ist. Ich weiß aber, dass er drin war, dass er zum Wirtschaftskolleg Kassel gehörte. Mein Mann ist seltsamerweise nie auf den Wirtschaftskolleg ausgetreten, aus anderen Sachen schon, aber nicht aus dem Wirtschaftskolleg. Und ich denke schon, dass mein Mann ganz einfach zu viel wusste. Und wenn mein Mann hochgeht, und der ist ja ein Plappersack, der ist ja ein Ängstling. Wenn sie den irgendwo gekriegt hätten und dann, ach, das ist ein halber Tag, dann redet der wie eine Maschine die ganzen Namen runter, dann gehen die alle hoch. Ja, und deswegen musste man ganz einfach meinen Mann krallen. Ja, denn wenn der das alles sagt, den habe ich geworben, ich kannte auch den Herrn Göker, und das wurde mir übrigens in einem Geschäft in Kassel bestätigt, weil ich war ja lange der Meinung, mein Mann ist nur Opfer, sagt der arme Kerl. Und tralala, wie das halt, Liebe macht ja blöd. So, und und dann hörte ich dann, als auf einem anderen Level war, dann hörte ich in dem Geschäft, wo wir mal eingekauft haben, drückte man mich. Ich habe dann Kaffee getrunken und war Modegeschäft. Und dann, ach, unten hast du denn nicht von einer netten Verkäuferin nicht gewusst, wer dein Mann ist. Ich sage, nämlich hat das keiner gesagt. Ja, dann weiß das jetzt sicher, ich weiß es. Und die hat mich sehr bedauert, dass das mir keiner gesagt hat. Aber den Arsch hat ja keiner in der Hose gehabt, mir zu sagen, du bist mit einem Scientologen zusammen, du armes Weib, das weißt du gar nicht, da wirst du deinen Spaß noch kriegen. Und wie gesagt, und ich denke, dass mein Mann mich unter Vorsatz in 2007 sogar geheiratet hat. Denn er hatte ein Strafanwaltsverfahren, also ein strafrechtliches Verfahren am Backen wegen schwerer Körperverletzung, weil er hatte mich ja geschlafen, hatte mich in die Türe gestopft, ja, hat ja auch getrunken da, Silvester und so. Und dann tickte der dann öfters mal aus. Und von lieb, ganz böse. Und dann habe ich mich gerade noch abgefangen, Silvesternacht, damals 2007, habe ich noch abgefangen, sonst wäre ich mit dem Gesicht in diese Glastüre geraten, also diese Glasscheibe. Und zwischen Türe bei uns in der Diele habe ich aus Reflex irgendwie das vom Körper abgefangen, hatte dann die Hände nur leicht zerschnitten, also zwar ging, war nicht so schlimm, die bluteten zwar, ich merkte das gar nicht auf die Glasscherben, die da lagen, und hatte den Schock. Hatte dann die Polizei gerufen, womit er nicht rechnete, und dann hatte er ein Verfahren am Backen, was die Behörde selbst verfolgte. Gesagt hat, das verfolgen wir jetzt selbst, es gibt ein neues Gesetz, wir kennen sie schon, weil ich zweimal, als er mich geschlagen hatte, das zurückgezogen hatte, vor Angstdruck. Und damit sie nicht ihre Anzeige wieder zurückziehen können, verfolgt das jetzt der Staat. Dann musste er das Haus verlassen, dann hat er am 11. Tag, als die 10 Tage Wegweiseverfügung rum waren, Dann hat er am ersten Tag das Haus ausgeräumt. Dann saß ich ja 2007 auch schon im leeren Haus. So, wir waren dann wieder zusammen, weil er sagt, er ist das alles nicht. Es ist alles nicht er. Er sitzt beim Brücken von Paris und es ist alles der Bernhard. Und er kann nicht, er zahlt mir eine Wohnung. Ich sage, nee, das mache ich nicht mit dir. Dann gehen wir komplett auseinander, dann war es das. Und bin ich deine Geliebte. Und dann hat er gesagt, er würde gern, er darf nicht, er kann nicht. Er sagte immer mit Schweißperlen auf der Stirn, ich sitze unter den Brücken von Paris, wenn ich mit dir offiziell zusammenbleibe. Also kam der Druck von Fickenschoss, das weiß ich auch, weil ich das ja dann gesehen habe. Jetzt nochmal zurück zur Liste. Wer bestätigen kann, dass sein Tolle, die dabei ist, das war eine Frau mit dem E-Mail, dann war es die Detektei und dann kommt schon die Kassiererin an der Kasse. Ja, da, ach, das ist ganz Kassel, da können sie sogar in Kassel, die Leute haben nur alle Angst. In Kassel, wenn man in Kassel in Geschäfte geht, bekannte... Hallo, nochmal die Liste. Also, E-Mail von der Frau, von dieser Sektenbeauftragten. Richtig. Zweitens, die Detektei. Die Detektei, richtig. Drittens. Also übrigens auch der Rechtsanwalt Bissier hat das ja damals auch bestätigt. Heute will er davor nicht, weil er wahrscheinlich Angst bedroht. Bissier, den die Detektei mir dann gegeben hatte, dass es sein Toiletry ist. Und dann, wie gesagt, dieser Herr Groß, der das ja als erstes sagte, im Mai 2010, weil man ist im April verschwunden, im Mai rief ich den an. Und dann hat er gesagt, warum hast du denn nicht eher angerufen? Ich sage, du weißt ja nicht, was hier los ist, der ist schon wieder weg. Doch. Natürlich weiß ich, was los ist. Und der ist schon wieder bei Fickenschoss. Ich sage, ach du liebe Gott, da haben wir dagegen gekämpft. Das kann doch nicht wahr sein, gegen geklagt. Doch, der rennt da wieder rum, erzählt, überall hättet euch getrennt. Ich sage, was erzählt der? Und ja, deswegen, ich nehme an, dass mein Mann, der zu ihr erpresst wurde, das zu tun. Entweder hat er es geplant, das weiß ich nicht, ich stecke nicht in ihm drin. Aber er ist ein hochrangiger Scientologe. Das wurde mir gesagt. Das ist, weil mein Mann da sehr viele Jahre drin war und auch Leute geworben hat. Ja, der wird so manche Familie kaputt gemacht haben. Finde ich gar nicht lustig. So, und ja, ich sagte ihm ja, dann, also der Herr Groß, der Herr Herbert Groß, der hat aber Angst. Der Herbert Groß hat eine fürchterliche Angst, hat mein Sohn auch gesehen. Ja, er hat dann gesagt, nein, ich erzähle ja nichts mehr drüber. Und der redet dann 2 Stunden, wenn sie bei dem sitzen, nicht. Da gehen sie raus wie ein Politiker. Da wissen sie nichts, was er eigentlich jetzt sagen wollte. So eine Angst hat er. Und, aber der ist der Erste gewesen, der mir gesagt hatte, wusstest du denn nicht, was das ist? Ich sage nicht, was ist das? Ja, die meinte ich jetzt fertig. Du bist denen zu stark. Und das stimmt. Also du bist ihn, du hast ja zweimal, einmal gegen Böker ausgesagt. Dann hast du gegen Fickenschoss gekämpft, was gar nicht geht. Und jetzt machen die dich fertig, hat er gesagt. Was macht der Göker hauptberuflich? Ja, der Witz natürlich ein freut sich seines Lebens und gibt das Geld anderer Leute aus. Der war ja, der, wie gesagt, der Versicherungsmaklerchef ganz oben von der MEG Martha Emil Gustav in Kassel. Hauptsitz, hat er aber anders auch noch Sitze gehabt, aber in Kassel war der Hauptsitz. Wo dann dieser Riesenskandal, was auch im Spiegel drin war, ja, dieser Bericht. Und wo ja auch der Herr West Helle dann, wie gesagt, befragt wurde und das Göker-Modell noch gelobt hat, der Oberhammer. Ja, also so etwas zu loben. Der sitzt in der Türkei und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Der wird ja nicht ausgeliefert. Die haben ja kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Und der wird auch nie herkommen. Der weiß genau, wenn er herkommen würde, könnten vielleicht die Handschellen klicken, aber ich denke weniger. Weiter der Staatsanwalt Töppel sagte, er braucht keine Zeugen. Das ist der ermittelnde Staatsanwalt, der uns als Zeugen hegen und pflegen müsste. Er hat ja weiter keine. Aber der hat ja gesagt, er möchte, dass wir abspringen. Der kann uns nicht schützen. Das ist der Hammer. Er braucht nicht, wir wollen den Mann verurteilen. Das braucht er nicht, hat er uns gesagt. Ihr braucht uns nicht als Zeugen, er kriegt das auch so hin. Ich sage, was macht sich aber schlecht vor einer Gerichtswahl, wenn sie keine Zeugen aufmachen können, die das bestätigen. Ist meine Ansicht. Und das wird wohl auch stimmen. Der will den gar nicht verurteilen. Das ist ein Kasper-Theater. Ja, der schleppt die Verhandlungen, schleppt. Ja, man kennt sich und man hilft sich ganz einfach. Und ja, und dann hatte ich ja die Frau Schulz-Janssen als Richterin, die sich dann pro Scientology äußerte bei mir, die Familienrichterin, die dann nur aus einem Fall 8 Familienfälle wuchten, 8 Aktenzeichen und ich diese Frau dann mal ausgesucht hatte und gedacht habe, mit der muss ich jetzt mal reden. Hier stimmt ja irgendwas nicht. Ja, und wollte ihr meinen Aktenordner mit der gefälschten Post auch mal zeigen, was da als für merkwürdige Urteile kommen, dass ein Kleinkind schon lesen kann, dass da was nicht stimmt. Und dazu kam ich nicht, weil ich war kaum in diesem Büro drin, die Türe zu. Sie dachte wohl, sie ist sicher, warum auch immer. Und dann hat sie mir gesagt, was haben Sie, sie fing an. Denn laufend eigentlich mit der Scientology, ich gucke sie groß an. Sie bezog sich auf ihre Kollegin, Frau Lise Benaschek, bei Pinachet, wie das heißt, von der OEG-Verhandlung, die vorher gewesen war, kurz davor, eine Weile. Und dann war es zurück zum Amtsgericht und dann hat sie ja dann gesagt, was haben Sie denn eigentlich laufen mit der Scientology? Das ist doch eine Kirche. Ich sage, ach Gott, wenn Sie meinen, das ist eine Kirche, dann gehe ich besser gleich hier. Für mich ist das eine kriminelle Organisation. Ich sage, dann ist besser, sag ich dann, wenn ich, ja, Sie wollten mir doch was zeigen. Ich sage, Ihnen brauche ich nichts zeigen. Ich muss mich nicht mehr wundern, warum aus einem Fall 8 Fälle jetzt hier wurden. Das ist jetzt völlig klar. Und ja, dann bin ich dann, das bringt ja nichts, bin ich gegangen. Und die wurde dann abgesetzt. Ich hatte das gepetzt, wo? Angerufen und war jemand da, den ich damals Kontakt hatte und dann hieß es Frage, war jemand von der Kirche, Organisation, da irgendjemand, der sich dagegen kämpft und in Baden-Württemberg, aber ich weiß nicht, Bayern, ich weiß es nicht mehr, ich hatte da so eine Anlaufadresse und dann hat die gesagt, wie heißt diese Frau? Ich sage, Schulz-Jansen. Was? Das muss ich gleich mal. Und dann wurde die abgesetzt und dann kam hier ein anderer Richter. Ja, das sah ja bis jetzt dann auch ganz gut aus mit dem anderen Richter, mit dem Herrn Lauer. Aber bis jetzt passierte danach auch nichts weiter. Man hat auch angeblich ein Ermittlungsverfahren auch eingeleitet. Und das ist ein seltsames Ermittlungsverfahren gewesen. Ja, denn man ließ ja noch zu, dass wir dann auf der Straße saßen. Man hat ja dann das zugelassen. Ich hatte im Mai oder im April 2011 den Oberstaatsanwalt Becker, das ist der Vorgesetzte von dem Herrn Töppel, angerufen, hatte mich beschwert und gesagt, was soll mit uns passieren? Ich kriege weiter drohende Post. Soll ich noch mit meinem Sohn auf der Straße sitzen? Ich bin froh, dass ich ihn aufnehmen konnte. Ich soll mir das Haus noch verlieren. Wann wollen Sie etwas tun, dass mein Mann nicht alles umsetzt, was er gedroht hatte? Dass ich froh sein muss, wenn ich die Krankenkasse behalte? Ich sage, wie lange wollen Sie da noch warten? Er hat einen Unterhalt eingestellt, ist nichts gemacht worden. Ja, jetzt wiederholen Sie nochmal diese Drohungen, wo man Ihnen sagte, irgendwas mit Vergewaltigung und Verbrennen und sowas. Ja, das, da, ja, mit dem Verbrennen, das kennt ja mein Sohn. Das ist der Herr Masenko Neimajerovic. Neimajerovic, mein Sohn kann das besser. Wie heißt das, wie schreibt sich das? Neimajerovic heißt der. Masenko Neimajerovic. Das ist, wie gesagt, ein Bosnier. Und das ist der Bodyguard von dem Herrn Glücker gewesen. Ja, zur Zeit, wo der Glücker seine MEG hatte. Und der hat dann, wenn Leute nicht funktioniert haben und sich von der MEG trennen wollten, nicht mehr dort arbeiten, den Druck nicht mehr ertragen wollten, ja, oder dieses Spiel nicht mitmachen, dann hat er ganz, ganz schnell seinen Hund, diesen Bodyguard, darauf angesetzt. Ja, und dann lief das wieder so, wie er das wollte. Und zwar hat er diesen Leuten, mein Sohn weiß das, gesagt, dieser Bodyguard, ich war die aufgesucht, gesagt, wenn du das und das nicht, so und so, dann verbrenne ich zuerst dein Haus, dann verbrenne ich deine Frau, dann verbrenne ich dein Kind und zuletzt verbrenne ich dich. So ist dort verfahren worden. So, ich habe das ausgesagt. Ich habe das bei dem Herrn Töppel mit meinem Mann im Beisein in 2009 ausgesagt, als ich bei diesem Staatsanwalt war, was dort abging. Es hat ihn offensichtlich nicht interessiert. Ja? Wir haben dann auch erfahren, dass er Verfahren gegen diesen Bodyguard schon hatte. Die sind aber alle immer so ausgegangen, also er war der leitende Staatsanwalt, wie auffällig. Er hat gesagt, ja, ich kenne den Herrn Neimajerovic, da habe ich Verfahren gegen geführt und da ist ja nie was da rausgekommen. Da wollte ich ja sagen, kein Wunder. Ja, da will man ja gar nicht, dass er da rauskommt. Der ist ja immer freigesprochen worden, weil es gab ja nachher keine Zeugen mehr. Ja, die sind immer alle verschwunden, die Zeugen. Haben abgesagt, keine Lust mehr gehabt oder leben nicht mehr, was ich weiß, untergetaucht. Ja, weil ist der ein oder andere auch verstorben, ganz plötzlich. So, und dieser Mann, das ist ja dieser Mann, der meinen Sohn bedroht hat, 3-mal mit ausgestreckter Waffe, einer richtigen, also ordentliche Pistole, schon Kaliber. Mein Sohn, glaube ich, sagte 9 mm, ich muss ihn nochmal fragen, also der hat das so ein bisschen sich ausgekannt mit, vom Sehen her. Und er hat ihm diese ausgestreckte Waffe ja entgegengehalten. Und dann, wo das 3-mal passiert ist, ja, bei diesem Unitas-Gelände, wo sie dann, wie gesagt, bei der anderen Firma dann waren, das ist aber eine Abspaltung gewesen, da kennt man sich, normalerweise waren die alle zusammen, man hat das damals aber nicht gewusst. So, und dann kam der Herr Gülker vorbeigefahren mit seinem Konvoi und dann war dieser Bodyguard dabei, und dann wurde ausgebremst, angehalten, also abends, nicht nachts. Und dann wurde meinem Sohn eine Waffe entgegengehalten. Das war eine deutliche Ansage. Da hat mein Sohn die Polizei angerufen. Ja, wo hat das stattgefunden? Vor ihm, Tobias in der Karthäuser, ne? Diese Bedrohung, mit ich diesen... diese Bedrohung, mit ich... Ja, A8 war das gewesen. Er war alleine. Alleine, gut, okay. Nochmal, welche Ortschaft? Der war alleine, sagt mein Sohn. Also, wo? Der Bodyguard damals zu der Zeit von dem Göter. Der ist mit seinem schwarzen Haffel immer vorbeigefahren, Dienstfahrzeug von der MEG, und hatte immer so Drohgesten gemacht, ist auf dem Bürgersteig gefahren, mit 140 ausgestiegen, Waffe aus dem Fenster gehalten. Diese Spielchen war in der Karthäuserstraße 7 bis 9 in Kassel. Da hast du die Polizei angerufen und bist du ausgelacht worden. Beim ersten Mal habe ich gedacht, okay, Spaß, ne? Beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal habe ich die Polizei angerufen. Und die haben mir gemeint, Hase, das glauben wir Ihnen doch niemals, Herr Pohl, das ist der Ehrenbürger von Kassel. So, und dann bin ich eben an und weg gegangen. Der Ehrenbürger wäre das von Kassel. Das kann der Sohn das mal am Telefon ein bisschen deutlicher sagen, dass Sie ihm das Telefon bei anderen inhalten? Ja, ja, sorry, das war, wir schauen ein bisschen weiter ins Herz. Also genau, ich habe dann beim dritten Mal... Nein, von Anfang an. Okay, von Anfang an, also. Also, Sie fuhren da mit dem Auto irgendwo hin? Nee, also ich war abends beim Büro, beim neuen Büro. Das befand sich in der Karthäuser Straße in Kassel 7 bis 9, Hausnummer 7 bis 9. So, ich bin ja Raucher, bin abends zum Rauchen vor das Gebäude gegangen, wo es dann dunkel war, ne, so habe ich das immer getan. Und dann fing das an, dass der Herr Najmirovic mit seinem Dienstwagen von der MEG, das ist ein schwarzer Audi A8, erst normal vorbeigefahren ist, und als er mich dann gesehen hatte, plötzlich auf 100, 120 mitten in der Innenstadt beschleunigt hat, also ein großer Parkplatz und Straße gewesen, auf den Bürgersteig geprescht ist mit der Geschwindigkeit, Vollbremse gemacht hat, so Tür aufgerissen hat, erst, das war so die, ich sag mal, sanfte Bedrohung, bis hin zu, dass er dann nachher wirklich eine Waffe aus dem Fenster gehalten hat, auf mich gezielt hat. Ich habe das am Anfang ein bisschen nur als Drohgebärden abgetan, habe das dann zweimal mit angeschaut, beim dritten Mal hat es mir gereicht und habe den Notruf gewählt. Bei dem Notruf habe ich dann zu hören gekriegt, nachdem ich das beschrieben hatte, also ich wurde ausgelacht, sagen wir es mal ja so, ich wurde ausgelacht, mit dem Kommentar, das wäre doch der Ehrenbürger der Stadt Kassel, der Herr Najmirovic, wäre eine bekannte Persönlichkeit, und der würde sowas garantiert nicht machen. Ja, das war so die einzige Reaktion, die ich seitens der Polizei bekam. Und da ich dann natürlich trotzdem Angst um mein Leben hatte, weil es eben nicht aufgehört hat, habe ich dann eben Bekannte gebeten, mich zu schützen. Was ja auch mein Recht als deutscher Bürger ist. Und ja, die Polizei wollte da einfach nichts machen. So. Also freche Sprüche. Ja, freche Sprüche, ausgelacht, abgetan. Ne? Normalerweise sollte man erwarten, dass dieser Meinung war ich immer vorher, bevor ich zu diesem Zeitpunkt den kompletten Glauben an unseren Staat verloren habe. Da war es dann bei mir vorbei mit Rechtsstaat, ne? Sowas gab es dann für mich dann nicht mehr. Dass man, wenn man Notruf anwählt und sagt, ich werde mit einer Waffe bedroht, dass dann normalerweise innerhalb von ein paar Minuten das Polizeihauptrevier ist 5 Straßen nur entfernt gewesen. Da hätte ich immer mit gerechnet, dass innerhalb von 2 Minuten vielleicht 2, 3 Streifenwagen da sind, weil die es ernst nehmen, aber ich wurde ausgelacht. Und der Herr Najmirovic ist auch, ich sag mal, einschlägig bekannt, hat schon weit über, glaube ich, 20, was ich so gehört habe, aber das muss auch was dran sein, weil ich auch viele Leute kenne, die schon bedroht wurden, weit über 20 Körperverletzungsanzeigen, Bedrohungsanzeigen und. Er war eben hauptberuflich der Handlanger fürs Grobe vom Göker. Für was? Fürs Grobe. Also das heißt, wenn sich Sachen nicht regeln wollten per Anwalt. Ne? Das war ja eher so die Methode, die der Göker bevorzugt hat. Die Mafia-Methode, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Das ist so, dass kurz zusammengefasst im Grunde genommen, was damals da abgelaufen ist. Und seit dem Zeitpunkt glaube ich nicht mehr an Recht und Ordnung in Deutschland, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich meine, das hier Ganze, was hier läuft, bestätigt das ja wiederum. Ja. Wollen Sie das mit veröffentlichen? Also da habe ich gar kein Problem mit. Selbstverständlich möchte ich das gerne veröffentlichen. Ja, dann mache ich das fertig. Super. Bei mir häufen sich auch ein bisschen die polizeikriminellen Fälle. Bitte nochmal? Bei mir häufen sich auch ein bisschen die Fälle. Ah ja, okay. Also haben Sie im Moment ein bisschen mehr zu tun, um es mal so scherzhaft zu sagen. Wird wieder eine heiße Phase jetzt, oder? Also ungefähr. Okay. Na, Hauptsache, es betrifft Sie momentan nicht persönlich, kann ich nur hoffen. Das wäre ja ein Problem. Das wäre ein Problem, aber Probleme gibt es ja nicht. Achso, was man vielleicht noch erkämpfen könnte, mich hatte uns das gerade, ja, meines Netzwerk, gut, das ist die Drohung, das kennt er ja, dass in der Türkei bedroht worden war, nicht. Ich wollte mal irgendwas ergänzen zu der MEG-Geschichte damals. Ach genau, Reaktion der Polizei war allerdings, ich habe mich dann selbst geschützt. Und da hatte dann der Herr Najmirovic nichts Besseres zu tun, als die Polizei zu rufen. Das ist jetzt kein Witz damals, ne? Und also das war, ich hatte einen Gefallen getan, einem sehr guten Freund von mir, der seinen Dienstwagen noch übergeben musste, aber jemanden dabei haben wollte, weil er einfach Angst hatte auch, ne, was da vielleicht passiert, er wollte einen Zeugen dabei haben. So, und das haben uns dann auch zwei Herren begleitet, die ich privat kannte und andere aus der Firma auch privat kannten, die einfach auf Personenschutz spezialisiert sind. Also richtig ausgebildet sind und sowas. So, als der Herr Najmirovic, also dann wieder mit seinem Arzt, ne, vorgefahren ist vom MEG-Hauptgebäude, auch wieder mit 100 Sachen, ne, ausgestiegen ist und im Grunde schon auf uns zugestürmt ist, die zwei Herren gesehen hat, hat er wirklich ziemlich große Angst bekommen gehabt und hat sofort die Polizei gerufen. Und jetzt glauben sie es, und das ist unglaublich, obwohl sie glauben es mir, also wenn einer glaubt, sind sie es, Herr Vollmann. Die Polizei war innerhalb von 2 bis 3 Minuten mit Blaulicht und mehreren Einsatzwagen unterwegs, woraufhin wir uns natürlich alle vom Gelände ein bisschen entfernt haben. Ne? Also da hat die Polizei dann wahnsinnig schnell reagiert. In Kassel kursiert ja das extreme Gerücht, wo es dran sein muss, dass der Herr Najmirovic in seinem Fitnessstudio, Kickboxstudio, was er ja führt in der Frankfurter Straße, die Kinder der Polizisten teilweise kostenlos trainiert. Wäre eine Erklärung für die Sache, eventuell. Ne? Ist ja nur ein Gerücht. Und ich hatte dann die traurige Berühmtheit in der HNA, das ist hier so eine größte regionale Zeitung, nicht namentlich, aber erwähnt zu werden, Ex-Mitarbeiter bedroht MEG-AD. Ich wurde nicht mal gefragt, ob das so okay ist, das zu veröffentlichen. Man hat ja meinen Namen nicht geschrieben, aber na, indirekt war ich groß in der Presse und damals wurde ich am Telefon ausgelacht, als wirklich jemand bedroht wurde, nämlich ich. Ja, das wäre vielleicht noch erwähnenswert, dass der Spieß dann auch noch umgedreht wurde. Ich gebe mal wieder meine Mutter rüber, Roman, ne? Das war, oder haben Sie noch Fragen jetzt im Detail dazu? Nein. Nein? Okay, dann gehe ich wieder rüber. Ja. Also mir wurde gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wurde ja dreimal sogar gesagt, auf mich läuft bei der Generali-Versicherung eine hohe Lebensversicherung. Und wenn ich versterbe, gibt es da richtig viel Geld. Ich darf halt nur nicht, wie gesagt, wahrscheinlich Suizid oder sowas, das wäre scheiße, da gibt es kein Geld. Und aber wenn ich eines natürlich, das kann man ja auch so hinstellen, ne? Und wenn ich einen Unfall habe, dann war das halt keiner. Und also wie gesagt, da gibt es richtig Geld. Das, die Lebensversicherung muss sehr hoch sein, die Summe, bei der Generali-Versicherung, und würde uns eigentlich auch nicht wundern, wenn das dem so ist. Weil mein Mann hat ja diese Spritzen, sagte ich ihm, der ja regelrecht, deswegen, der ist ja beides, Täteropfer, der ist irgendwie hirngewaschen worden, mich hat das auch nicht zu interessieren, wieso, warum. Jedenfalls habe ich viel zu lange für diesen Mann gehalten und was Gutes tun wollen, ja, weil er mir auch leid tat und Druck von oben kam, aber er hat mir diese Spritzen, die ich nicht hätte kriegen dürfen, eingeredet. Ja, und auch wie du schon aussiehst, du hast zu viel geweint und du hast zu viel Falten. Hinterher haben die alle gesagt, die überhaupt gar nicht gehabt, aber irgendwann glaubst du, blödst du ja. Und deswegen habe ich gedacht, ja, na gut, da musst du was machen, ne? Da musst du halt was machen und da wollte ich ihm auch eine Tee geben mit, denke ich so. Und was, für, also, was für Spritzen? Ich hatte Botox damals. Ich bin mit Botox und Hyaluronsäure vollgepumpt worden damals und so, dass ich 7 Tage die Augen nicht schließen konnte. Die gingen von alleine wieder aus. Ich konnte nicht schlafen, hatte über 40 Fieber und habe das nur mit Cortison überlebt. Ja, und ich musste so lange Cortison damals nehmen, eine schwere Autoimmunreaktion. Es kann aber auch die Hyaluronsäure gewesen sein, das weiß keiner. Ich hatte keinen Aufklärungsbogen unterschrieben, also keinen bekommen, ist das, was strafbar ist für diese Hyaluronsäure. Und jedenfalls habe ich da was nicht von vertragen. Und das war eigentlich in 2008 schon gesagt worden, ich darf das nicht bekommen, zum Beispiel Botox, weil da wollte ich die Achsel mal spritzen lassen. Man hat ja mal so einen Tick, dass man das gelesen hat und ach, dann braucht man kein Deo mehr. Und eine tolle Sache, ja, und dann war ich bei einer Hautärztin, die sagte, nee, das dürfen Sie vom Rücktritt gekriegt. Ich hatte dann Spritztermin, sie hat auch ordnungsgemäß einen Bogen ausfüllen lassen damals nicht, das ist an die Firma Merck oder sowas gegangen. Und die hat, haben sie extra nochmal angerufen. Also haben gesagt, gut, haben Sie die Frau schon gespritzt? Nö, die hat, ja gewisse Krankheiten draufgeschrieben, was ich habe, Hashimoto und so weiter, das ist autoimmun. Und die darf auf keinen Fall das kriegen. Wenn sie die spritzen, die kommen ins Krankenhaus oder noch schlimmer. So, also bin ich wieder raus. Mein toller Ehemann wusste davon, weil er ja mich da abgeliefert hatte und ich dann rauskam, ist schon fertig sein. Nee, darf ich gar nicht spritzen lassen, nicht, weil ich das überhaupt gar nicht vertragen würde. So und so ist das gesagt worden. Also wusste er das, dass ich das nicht kriegen darf. Der hat mich so weit beredet, als mein Sohn weg war und ich dann weinte und keinen Kontakt kriegte und ich wusste, was los ist, da was überhaupt abgeht. Ja, und da hat er mich dann so blöd geredet, also hat so mal sagen, quasi unterdrückt, indem er einmal sagte, guck mal, wie du schon geweint hast. Ich sollte aufhören zu weinen. Ich sage, entschuldige mal bitte, wenn man sitzt Weihnachten, wartet auf den Anruf des Sohnes, was gar nicht zu meinem Sohn passt. Wir hatten einmal ein super Verhältnis, dass er auf einmal sich gar nicht mehr meldet, nicht mehr zu Weihnachten. Also, dann ist es vielleicht normal, dass man da sitzt und nicht strahlt über das Ganze, dass man dann traurig ist. Und ich durfte aber nicht weinen. Wenn mir die Tränen liefen, so viel zum Training der Scientology, da kenne ich mich leider mit aus, wie diese Menschen werden. Leider. Die werden eiskalt trainiert, und zwar, dass sie nicht weinen dürfen, die anderen, weil dann könnte man ja vielleicht schwach werden und das wird wohl irgendwie denen abgewöhnt. Mir liefen die Tränen nur runter. Ich habe nicht laut geweint. Ich saß am Fernseher am zweiten Festtag, damals Weihnachten 2009, wusste nicht, was los ist, mein Sohn sich nicht meldet. Ja, und denke, vielleicht meldet er sich doch noch. Nun war es am zweiten Festtag ja eigentlich so gut wie erledigt, dass nichts kommt. Und dann liefen mir nur die Tränen am Fernseher runter. Mein Mann guckte rüber, sagte, warum weinst du? Ich war auch nur so, war schon vorsichtig gewesen. Weißt du, wegen Tobias? Ich sage, naja, das ist ja schon traurig, dass er nicht mal anruft und passt ja gar nicht zu ihm. Was ist denn da los? So, dann wurde der, stand er auf, wurde so aggressiv, jagte mich durchs Haus, ja, und beschimpfte mich und guckte heute schon aus, siehst du, weinst andauernd um den, ist, dann tue ich nicht, aber ich mache mir Sorgen. Das ist nicht normal. Und ja, und dann wurde er, das war auch oft der Grund, wenn er dann nachher geschlafen hat. Wenn ich weinte, das wollte er nicht, also dann wurde er aggressiv. Also ein anderer Mensch, normal, wenn der jetzt eine Frau weinen sieht, oder Sohn, Tochter, irgendetwas, wird er dann eigentlich weich und denkt, oh, tröstet vielleicht. Mein Mann wurde generell aggressiv, wenn mir die Tränen liefen. Hat er auf mir rumgehackt, ja, also der wurde immer schlimmer. Ausgeholt und getan und gemacht, Psychoterror, bis ich da lag und saß und konnte kaum noch atmen. Dann hat er sich ins Bett gelegt und geschlafen. Also wenn das seine Aufgabe war, dann war ich mal völlig fassungslos. Nächsten Tag stand dieser Mann auf, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn abends nichts war. Und sagt, hallo Mausi, wo wollen wir denn jetzt mal heute, guten Morgen, heute hingehen? Wollen wir heute zu Heinz und Sander gehen, einkaufen? Ich sag, mach dich nur raus. Spinnst du? Du hast mich gestern aufs Schwerste betitelt, beschimpft und fertig gemacht. Ich sag, jetzt fragst du, ob ich heute mit dir einkaufen gehen möchte. Ich sag, du kannst mich nicht kaufen. Ich bin nicht käuflich, das passte meinem Mann immer nicht. Wenn ich sage, du kannst noch so viel in der Richtung tun, aber ich bleibe ich bleibe ein Individuum, ich bin nicht käuflich. Da musst du dir auch eine andere Frau nehmen, sich nicht mich, weil ich nicht käuflich bin. Das gefiel ihm gar nicht, wenn ich das sagte, weil er dachte, er hätte einen Sklaven. Ja, und ich, apropos Scientology beweise. Sie hatten da eben noch etwas über Spritzen gesagt. Ja, das hat er mir so eingeredet, dass ich die kriegte. Ich habe einen Tag vorher noch gesagt, ich gehe da glaube ich nicht in, die Ärztin lügt. Halt, warum hat er Ihnen das mit den Spritzen einreden wollen? Ja, ich wäre so hässlich, hat er mir alles erzählt. Ich hätte so viel geweint, ich habe so viele Falten bekommen, alles wegen, weil ich so weine, wegen meinem Sohn. So viel habe ich nur auch wieder nicht geweint. Und aber diese Schädlichkeit der Spritzen war erst hinterher bekannt geworden? Nein, das war vorher bekannt. Ich hatte ihm gesagt, die Ärztin lügt mich sicherlich an. Ich war aber einer anderen Hautärztin, da war ich hingeleitet worden, über eine andere, meine Hausärztin damals. Und sie hat gesagt, gehen Sie zu der Frau Baum. Hinterher kam raus, das ist doch eine richtige Ärztin wohl irgendwie. Und das ist ein Ehepaar, Meier und Baum, dermatologische Praxis in Kassel. Die haben sogar zwei Praxen und auch so ein Beauty Center. Und da, wie gesagt, halt war ich wegen einer Kontrolle für Muttermale. Und dann hat man gesagt, die sind alle in Ordnung und da brauche ich nichts machen lassen. Und dann kam man irgendwie ins Gespräch. Irgendwie wurde ich da hingeleitet zu diesem Gespräch. Und dann sage ich, ich brauche da wohl nichts machen. Ich habe da eh keine Falten. Doch, also da beugt man ja vor. Sonst kriege ich ja irgendwann Falten. Ich sage, meine Oma sah immer 15 Jahre jünger aus. Ja, trotzdem, da kriege ich auch mal Falten. Und deswegen würde sie mir raten, da vorzubeugen. Sie hat auch das ganze Gesicht voll Botox. Das macht man heutzutage so. So, ich war dann schon sehr irritiert. Ich dachte dann, ich darf Botox sowieso nicht. Warum? Ich sage, weil ich in 2008 Botox unter die Achseln mal vorhatte zum Spritzen. Dann kam ja ein halbes Jahr, braucht man kein Deo und so weiter. Tolle praktische Sache. Und dann hat sie, dann ist ein Rückfest bekommen von der Firma, dass ich daran sterben kann oder zumindest ins Krankenhaus komme. Ich habe Autoimmunerkrankung und ich darf das nicht. Das wäre Quatsch. Sie hat selber auch, hat gelogen, die Frau, die Ärztin. Absichtlich gelogen. Sie hat auch Hashimoto, hinterher kam raus in der Assistentin, dass sie kein Hashimoto hat. Die war erstaunt, auch die Frau Tochter hat, sie hat Hashimoto, das wusste man gar nicht. So, dann sie wollten noch etwas über Scientology sagen. Ja, also mit Scientology. Also auf jeden Fall diese Scientology-Geschichte, das wurde mir also im März, und zwar 2010, da kam mir dieser Film, bis nichts mehr bleibt. So, da hat er meinen Schwager gesagt, soll man den angucken, ich wusste gar nicht warum, wegen meinem Sohn und tralala und wegen Gehirnwäsche. Ja, denke ich, guckst du dir halt mal an. Da wusste ich davon gar nichts, dass ich davon betroffen sein könnte, irgendwie familiär. Und da habe ich den Film geschaut und da hätte ich eigentlich schon während des Films schauen, mein Mann setzte sich übrigens weg. Mein Mann lag auf der Couch, ich habe gesagt, oh, wir müssen den Film gucken, der kommt jetzt. Und sonst blieb er immer liegen. Der schaut ja nur den ganzen Tag Fernsehen und hat ja nichts mehr zu tun. Und dann stand er auf und ging weg. Ich sage, willst du den Film nicht gucken? Nein, den kannst du ja gucken. Ich sage, willst du nicht wegen Tobias? Nein, den brauche ich nicht gucken. Also er weigerte sich regelrecht. Hörte aber, wir haben so eine L-Form vom Wohn-S-Bereich, setzte sich in S-Bereich, hörte also aber zu. Und wahrscheinlich beunruhigend, was kommt in diesem Film. Also er hatte dazu gehört. Dann ging er, als die anschließende Diskussion kam, ins Bett. Und was ich eigentlich auch nicht von ihm kenne. Ich habe ihn angeschaut, die Diskussion dann noch hinterher. Und diese Sendung, die im Anschluss kam, und wir sprachen da nicht drüber. Also er wollte drüber nicht reden. Ich hätte eigentlich, aber ich war auch sehr belastet in der Zeit, sehr viel Stress, Sorge um meinen Sohn und tralala. Und dann hätte ich eigentlich überlegen müssen, irgendwas passt da nicht. Hätte mir auffallen müssen, denn diese Szene, gehe zu der Wand, fasse die Wand an, danke. Gehe wieder zu der anderen Wand, fasse die Wand an, danke. Da hätte mir eigentlich was sofort so einfallen müssen. Ist mir leider später eingefallen, zu spät. Und so hat mein Mann mich im Februar, war es glaube ich gewesen, seinen Affenanfall wieder bekommen, aggressiven Schub, nenne ich das immer, jagte mich, von jetzt auf nachher kam das bei dem Stress, da brauchen sie gar nichts machen. Das ist umgeschlagen, wie wenn sie jemanden angepiekst hätten. Tapst du noch ganz nett, auf einmal schlug das um im Kopf und dann wurden sie aggressiv angegangen und verbal beleidigt und ich wusste gar nicht, was da los ist. So, und dann hat er mich im Haus rumgejagt. Damals hat mich ins Schlaganfall hatte, das konnte er komischerweise noch, da war er noch mobil. Und hat dann gesagt, ich hatte eine Zigarette mir angesteckt in der Küche, wir haben nur in der Küche geraucht, sonst ja überhaupt nirgendwo, ich wollte das nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, kam ganz eng vor mich und sagt, gehe sofort, ich war jetzt los mit dem, ganz eng, guckte mich ganz intensiv und böse in die Augen, gehe sofort ins Bad. Sag ich, wieso soll ich denn ins Bad gehen? Wir rauchen doch gar nicht im Bad. Du gehst sofort ins Bad. Hast du gehört, du hast zu gehorchen. Ich glaube, du spinnst. Der kam er enger. Du gehst ins Bad. Ich merkte, dass er das ernst meinte. Ich kriegte Angst. Bin dann, um Ruhe zu haben, ins Bad gegangen. Da musste ich vom Bad, kam er wieder ganz eng, in das Schlafzimmer. Vom Schlafzimmer in die Diele. Von der Diele ins Treppenhaus. Vom Treppenhaus in die Küche. Und wieder zurück, bis ich die Nase voll hatte. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe wirklich wie eine Laubhecke gezittert vor Angst. Ja, und Stress. Und dann, ich habe geweint. Und mein Mann wurde immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich vor einmal nach vorne gegangen und habe gesagt, geh weg von mir. Geh sofort weg von mir. Ich hau dir eine, ich wehr mich, wenn du nicht sofort weggehst von mir. Ich mach das nicht mehr. Und dann, Chris war verunsichert, zuckte zurück und die fängt an, sich jetzt zu wehren. Dann ging er, wir waren in der Diele da gewesen, bei dem alten Bauernschrank, den ich da hatte. Und dann ging er an diesen Bogen, wo unser Schrupper und so weiter stand, Besen. Und nahm den Schrupper und stand mir gegenüber und gesagt, wenn du nicht sofort wieder gehorchst, dann ramme ich dir den Schrupper in den Bauch. Und dann habe ich so eine Angst bekommen, dass der hätte das auch getan, der ist durchgedreht. Und bin dann wieder in die Küche, habe das Spiel noch ein paar Mal gemacht, bis ich vor Erschöpfung eigentlich fast nicht mehr konnte. Und dann habe ich mich hinlegen dürfen, mein Mann ins Bett und hat geschlafen. Das ist ein Scientologe, glauben Sie es mir. Ich habe das durch. Ich weiß, dass diese Menschen zu Monstern werden. Das würde ich jedem sagen. Das werden Monster. Das sind keine Menschen mehr mit Gefühlen. Das ist ausgeschaltet. Da ist die Liebe, das habe ich gemerkt, er schaute mich immer ganz verliebt. Das haben sie alle gesehen, auch unsere französischen Freunde. Mein Sohn auch. Sie haben alle gesehen, wie sehr er mich geliebt hat. Aber dann gibt es diesen anderen Part, diesen anderen Teil von ihm, der scientologische Teil. Und das sind Monster. Weil die haben alle Gefühle ausgeschaltet. Da gibt es keine Liebe, das darf nicht sein. Da gibt es nur dieses Funktionieren und Gehorchen. Und deswegen hat es ja schwer mit mir. Ich habe immer gesagt, ich wusste nicht warum, ich wusste doch nichts von der Scientology damals. Und ich werde dir nicht gehorchen. Ich bin nicht dein Sklave. Das habe ich gesagt. Entweder achtest du mich als Frau, aber ich bin nicht dein Sklave. Aber das war wohl für ihn wichtig, beherrschen. Ich weiß noch, wo ich in der Scheidungsphase mit meinem ersten Mann war. Der hatte mich ja angebaggert oder wollte mich ja unbedingt haben. Und war ganz überrascht und erstaunt, dass ich ihm mein Ja-Wort, also Entscheidung für ihn gegeben hatte, dass ich meinen Mann verlassen habe. Das war keine tolle Ehe, die war sehr schwierig. Und er hat im richtigen Moment zugegriffen, als ich mein Herz mal geöffnet habe, was ich sonst nie tat. Und da hat er zugegriffen. Wir kannten uns länger schon geschäftlich, also beruflich. Und dann hat er mich sofort zum nachgeholten Praktikumsessen eingeladen. Und dann hat er mich sofort angebaggert, hat diese Situation schamlos ausgenutzt und hat mir dann versprochen, mich auf Händen zu tragen. Dieser Mann hat mich nicht auf Händen getragen. Dieser Mann hätte mich vernichtet. Wenn ich nicht so stark gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich lange tot. Das hält kein Schwein aus. Ja, weil sie sitzen mit einem Mann da, der noch Händchen hält, der ihm die Welt schenkt, ja, der sie überhäuft, der sagt, was willst du heute gekauft haben, willst du das Schmuckteil und willst du jenes und willst du dieses Modeaccessoire, diese Handtasche und dann, ja, dann freut man sich, sitzt auf der Wolke 7. Ich habe mich immer bedankt übrigens, ich bin so erzogen, ja, ich habe mich immer bedankt, habe ihm Küsschen gegeben, ja, dann musste ich mir 3 Wochen oder 2 Wochen später einfach Streit, nicht, hat einen Streit gemacht, er wollte streiten in dem Moment. Und dann kriegte ich diese Dinge vorgeworfen. Ja, ich habe dann auch mal den Ring, den ich von ihm hatte, den Schaufenster im Reisebüro, ich natürlich mal geworfen, den kannst du jetzt abholen, jetzt ist Schluss. Und also wie gesagt, das kommt dann aufs Tablett. Sie kriegen, also werden ganz klein gemacht. Also wenn ein Mensch nicht stark ist, der läuft da rum wie ein Kriechtier. Der ist nichts mehr. Ja, das ist nur noch eine Hülle. Und ich war zu stark, wie der Herbert Groß gesagt hat, Ute, der muss doch jetzt wissen, was er mit dir machen. Du bist denen zu stark. Und das ist auch so. Ich kriegte ja in 2011, bevor mein Sohn dann losgelassen wurde, gehen durfte, ja auch hirngewaschen kam, das sagt er ja heute selber, haben auch noch immer ab und zu unsere Probleme, das schlägt doch manchmal um. Und aber ich denke, das hängt sich dauerhaft. Und es ist ja auch Stress für ihn, also es ist ja auch alles nicht einfach, also er sieht ja auch kein Land. Und ein junger Mensch, der leben möchte, der etwas schaffen möchte und der nicht gelassen wird, also hat er Stress. So, und dann, als er dann bevor er kommen durfte, wurde ich ja, die Scheidung kam nicht durch. Ja, der Richter, also es war ein Richter dran, die Richterin war weg vom Fenster, die sich da pro Scientology geäußert hat, es wäre eine Kirche. Jetzt haben die gemerkt, oh, jetzt ist ja gar nicht mehr einer von uns dran, jetzt haben wir ein Problem. Dann haben sie meinen Sohn losgelassen und das heißt, Fatima wollte erst kommen. Ich hätte die nie mehr in mein Haus gelassen, nie mehr. Fatima Josefovic, wie gesagt, die damalige Freundin, die auf meinen Sohn, eine Professionelle, nicht nur ich, meine Professionelle, die angesetzt war auf meinen Sohn, ja, und das weiß er heute lange, die kontaktierte mich dann plötzlich wieder per SMS, weil mein Handy war tot, warum auch immer. Ich hatte seit 2 Monaten, glaube ich, war es, Probleme mit Vodafone, mit meinem damaligen iPhone. Ich konnte weder Gespräche annehmen, noch konnte ich Gespräche rausrufen. Hab dann immer mich bei Vodafone beschwert, das kann nicht wahr sein. Ich zahle hier monatlich und ich kann weder ein Gespräch annehmen, das ist sofort. Sie müssten mal beim Thema bleiben, nicht ausflüchten. Ja, pass auf. Jedenfalls kam dann mal eine SMS und weil ich konnte nur SMS empfangen von dieser Fatima Josefovic, die dann schrieb, hallo Ute, sie redet immer noch Frau Burg, kann ich da Ute? Mama, du Marie, hallo Ute, also erstmal fragte sie, wie es mir geht, das war immer wichtig für ihn. Und dann wurde geschrieben, ob ich jetzt, Tobias ging es sehr schlecht, das war klar, und sie möchte mal kommen, ja, also und so weiter und so fort. Und ob ich jetzt dann kam, ob ich jetzt gemerkt hätte, war so eine eindeutige Drohung und Information, dass, so sagst du jetzt begriffen, Mädchen, dass ich nicht mehr so stark wäre wie mein Sohn auch. Hatten Sie das in Bar? Ja, ja, das hatte ich damals das auf der Bank gehabt, wie gesagt halt. Und wenn ich es nicht abgeholt hätte, damals noch rechtzeitig durch einen Hinweis von jemandem, wäre es ja gewesen, komplett. So hätten sie die Fenden, die Konten, stand ja an, die Konten illegal gefändet, das machen die ja dann so, da war es komplett weg. Ja, wäre ich damit rangekommen. Ja, und es waren dann noch 400 Euro drauf, dann haben sie die gefändet. Illegal, hat mir heute heutige Anwalt erzählen wollen, das ginge eine Rechtsanwältin, ich sage, das erzähle keinen Scheiß, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus mit. Und das ging. Ich sage, also, ich kann da nichts beweisen, weil ich, wenn ich auf Sozialamt gehe, ich kann nichts vorlegen. Ich sage, ich habe nichts, weil alles weg ist, nichts zu beweisen. Mein Sohn kämpft dafür, wenn Belege zu kriegen, er kriegt es nicht. Ja, von der Bank, die wollen Geld haben, der hat ja keine Belege, sind alle weg. Und danach Finanzamt auch. Ja, die auch, die stellen ihm auch ein Bein, die kämpfen, also gehen auch laufen, gehen meinen Sohn vor, ja, die wollen beeinbruchten. Da wird das immer erledigt. Und wo ja, leben Sie jetzt? Ja, von dem kleinen Rest, den wir noch haben. Wo? Von Bekannten. Aber wir leben. Ja, wie gesagt, hier in dem Ort hier noch, in Bad Sonneilendorf. In einem Auto oder wo? Nein, in einer Ferienwohnung, die dann irgendwann nicht mehr zu bezahlen ist. Dann stehen wir auf der Straße. Aha. Wie lange können Sie die noch bewohnen? Nicht mehr lange. Vielleicht eine Woche. Dann sind wir so gut wie erledigt. Nichts mehr zu essen, nichts mehr zu wohnen, nichts mehr zu trinken. Nichts mehr. Erledigt. An die Wand geklatscht.